Podcast. Herzlich willkommen zum Nindienstag-Podcast. Wir nehmen heute die 13. Folge auf und wie immer eingangs frage ich euch, was ihr denn so im letzten Monat gespielt habt. Tom, schieß mal los. Was hast du gezockt? Ja, hi. Ich habe weiterhin Genshin Impact gespielt, Patch 2.4. Aber diesmal ein bisschen weniger, weil ich mich mehr auf Xenoblade Chronicles 2 konzentrierte. Ah, ja, ich habe gehört, das hat endlich mal bei dir gezündet. Ich habe das ja mal vor Ewigkeiten ausgeliehen, aber erst hat es dir gar nicht so viel Spaß gemacht. Wie kam es, dass es jetzt doch dir so viel Spaß gemacht hat? Ich wollte einfach wissen, wie es in dem Spiel weitergeht. Also gar nicht so storybasiert, sondern ob sich das noch irgendwie ausweitet, die Kämpfe und so weiter und so fort, weil ich finde die Spielwelt einfach ziemlich genial, dass man auf so riesen Titanen halt rumläuft und gegen Monster kämpft und so weiter und so fort. Und da wollte ich dann einfach am Ball bleiben und mittlerweile bin ich jetzt auch bei 99 Stunden. Ach krass, das ist aber ziemlich schnell eskaliert. Und ich bin jetzt Mitte des Spiels, würde ich sagen. Ach krass, ja. Möwe, hattest du das auch gespielt? Xenoblade, Chronicles X war das, glaube ich, ne? X war für Wii U, genau. Ja. Den zweiten, den kenne ich noch nicht. Oder beziehungsweise mal ein bisschen mit zugeguckt, ja. Ich habe das mal irgendwann ausprobiert, aber das war mir natürlich echt viel zu mächtig. Ich komme ja auch so langwierige JRPGs überhaupt nicht klar und das ist eins, glaube ich, noch von den JRPGs, also, was richtig krass ist. Ich mag ja, wenn die Games so ein bisschen grindiger sind und mit Hochleveln und so weiter, aber das war jetzt auch noch mal eine Nummer für mich, wo ich das schon als anstrengend empfinde. Ich habe noch keinen einzigen Charakter irgendwie auf Höchststufe oder sonstiges, sondern die sind Level 49, Level 50. Dann gibt's da noch so Charaktere, Zusatzcharaktere, die muss man beschwören, die nennt man da Klingen. Da habe ich mittlerweile auch erst 13 von 39 Stück. Und die dann auch nochmal alle zu leveln und so weiter. Plus, dann gibt es da noch ein kleines Minigame und so weiter und so fort. Also ich denke mal, über 200 Stunden komme ich auf jeden Fall bei dem Spiel. Ja, denke ich auch. Ja, bei mir war das so, ich habe mir das Spiel gekauft. Da gab es, das ist später noch relevant, so ein 3-für-2-Angebot beim Mediamarkt. Da habe ich mir einfach drei gute Spiele rausgesucht, wo es gute Reviews für gab. Und ja, ich habe das Spiel 5 Minuten angehabt. Und dann habe ich auch später gehört, wie extrem grindy das ist, was man da an Upgrades für Schwerter und so alles kriegen kann. Das hat mich da erstmal ein bisschen zurückgeschreckt. Aber bei dir wusste ich, dass, Tom, dass das auf jeden Fall bei dir in guten Händen aufgehoben ist, dass das schon eher so deine Peer Group ist. Ja, weil was mir auf jeden Fall so ein bisschen geholfen hat, ich habe mir da so ein bisschen YouTube-Tutorials so angeguckt. Ja. Und weil das ist echt umfangreich. Die Kämpfe wurden jetzt auch ein bisschen besser, sage ich jetzt mal. Ja. Machen mehr Spaß. Weil man jetzt dann auch erst richtig herausfindet, wie das funktioniert alles und so weiter. Und selbst da bin ich jetzt noch nicht so, da gibt es dann so Kombo-Ketten, sage ich jetzt mal, wo man massiven Schaden mitmachen kann. Soweit bin ich auch noch nicht. Ach so. Alles klar. Weil die einzelnen Kämpfe, die dauern auch ziemlich lange. Ja, wie lange so? Also jetzt gerade hatte ich einen Kampf, da habe ich dann gerade so zwischen 5 bis 10 Minuten dran gesessen an einen einzelnen Gegner. Der aber ein bisschen besonders war, aber von der Stufe her war der 10 Stufen unter mir. Ach krass, okay. Musst du denn oft gegen Leute kämpfen, die weit unter deinem Level sind, damit du dich besser hochleveln kannst? Oder kannst du auch schon gegen Ebenbürtige kämpfen? Man kann auch gegen Ebenbürtige kämpfen oder es gibt dann halt Monster, die dann vielleicht weniger angreifen, eher fliehen oder so. Da konnte ich mich dann so ein bisschen hochleveln an den Monstern. Mhm. Aber generell das Leveln und alles geht ziemlich langsam voran. Und man kommt sofort in den ersten Gebiet, wo man ist. Da sind natürlich auch dann schon extreme Monster, die sind dann schon Level 90, wo man dann einen großen Bogen erstmal drum machen muss. Ja. Bis man Level 80 oder so muss man sein, um gegen solche Level 90er, und dann gibt es noch viel höhere Level, um dagegen kämpfen zu können. Alles klar, okay. Danke dir, Tom. Und der Boss ist heute auch am Start. Locke, was hast du so gespielt im letzten Monat? Beziehungsweise bis heute. Wir haben ja eher die erste Woche des Monats ist ja schon um. Ich habe diesmal echt sehr wenig gespielt. Aber viel Wargroove. Sehr gut. Das hat diesmal auch ganz gut geklappt. Ach echt? Hat jemand seine Wargroove-Züge gemacht? Ja. Manchmal. Heute noch nicht. Nee, und sonst jetzt vor ein paar Tagen Wept angefangen. Und? Das Spiel mit der Springspinne. Oh. Wie findest du das? Ich finde es super. Ich finde es richtig super. Der Mo hat sich das auch geholt, glaube ich, ne? Ja, ich geholt. Ich hatte das ja, wo du im Treff warst, direkt gesehen. Ich habe irgendwann auch mal, keine Ahnung, vor einiger Zeit mal was dazu gelesen, dass sowas kommt. Und ich fand, ich finde die Idee einfach super, super genial. Mhm. Sehr gut. Hast du schon ein Radnetz gebaut? Ich ja. Nee, ich selber habe noch nicht so richtig reingefunden in das Spiel. Ich habe aber auch gerade mal eine Stunde gespielt oder so, würde ich sagen. Okay. Ja, auf jeden Fall macht das echt mega Bock. Und ich sehe gerade, das ist auch nur 295 MB groß. Wahnsinn. Ja, jetzt sind aber auch schon so langsam die Spielzeiten drin, Locke. Da ist ja danach mal gefragt. 3,5 Stunden halte ich auch für realistisch. Sagen wir mal eher, ich bräuchte 5 Stunden. Dann bin ich da, glaube ich, auch schon durch. Oh, so kurz ist das? Ach so, die im Profil, die Spielzeiten, meinst du? Nee, ich habe bei How Long to Beat nachgeschaut über Deco Deals. Ach so. Aber dann komplett mit allem drum und dran? Komplett steht da, sind 8 Stunden, aber hier die Einträge bei How Long to Beat, die sind immer schneller als ich. Also ich würde sagen, so 5 Stunden, jetzt bin ich bei dem Spiel, glaube ich, auch durch. Also ich bin jetzt schon in der letzten Area und ich habe das einen Tag intensiv gespielt. Ich glaube, bei dir, Möwe, wäre das in einer Session durch. Aber kann ich dir empfehlen? Ist auch der Spaß vorbei. Ich finde, das ist so ein Game, da musst du ja nicht unbedingt auch durchrennen. Ne? Also ich finde sowas immer... Das mache ich auch nicht. Ich renne da auch nicht durch. Aber du hast halt deine Rätsel, die du da lösen kannst. Und wenn du die gelöst hast, dann kommst du halt immer weiter im Fortschritt. Da kannst du noch Items sammeln. Aber das ist nicht so mein Ding. Also die ganze Zeit Items sammeln. Ich habe erst damit angefangen. Aber da musste ich mich selber bremsen, weil... Ich habe zum Beispiel von einer Item-Kategorie Filme nur 2 Stück und wenn du dann den ganzen Map absuchst, nur um die letzten 2 Items zu finden, das frustriert mich dann irgendwann. Und da habe ich mich davor geschützt und einfach die Story weitergespielt. Aber gewisse Items brauchst du ja auch, um weiterzukommen. Ja, aber da kannst du dann noch mehr sammeln. Auch da kannst du, du brauchst nur irgendwie 80% und dann die 100% vollzukriegen, kannst du noch den Rest einsammeln. Und dann kriegst du einen tollen Sticker. Genau. Wenn du dann alle Items gesammelt hast, kriegst du einen Sticker. Aber ich habe auch in diesem Trailer-Video gesehen, dass man da auch verschiedene Mützen haben kann. Ne? Hast du schon eine Idee, wo man sowas anziehen kann? Ne. Keine Ahnung. Das habe ich auch noch nicht ganz. Auf jeden Fall, wenn die Story durch ist, kann man auf jeden Fall noch weiterhin Wettbewerbe machen, wer das schönste Netz baut. Hm. Könnte man machen. Habt ihr mal irgendwas recherchiert, wo der Entwickler herkommt und was der sonst so für Spiele gemacht hat? Ja, ich habe gerade mal nachgeschaut. Im eShop gibt es noch ein Spiel, das heißt Step, Step, Step. Vom Titel her klingt das schon mal lustig. Kostet gerade auch nur 4 Euro. Hm. Aber das ist nicht zufällig ein Deutscher, der Entwickler, oder? Spuck Games heißen die. Jetzt bin ich hier. Irgendwie hätte ich mir vorstellen können, dass das ein deutsches Spiel ist. Ja. Ja, ich bin mir nicht sicher. so Rätselspiele und sowas sind ja schon, besteht ja schon eine gewisse Chance, dass das ein, dass da ein vernünftiges mal von aus Deutschland kommt. Ist der Film von Limited? Klingt britisch eher. Ja, okay. Ja, nee, nach Deutschland klingt das nicht. Genau. Alles klar, Locke. Ja. Ach so, ich habe doch noch ein Spiel gespielt, sehe ich gerade. Mech's Termination Force habe ich weiter gespielt. Wie gefällt's dir? Ich glaube. Ja, cool. Ich habe das ja schon einige Stunden gespielt. Ich habe jetzt noch irgendwie die 2-3 Mechs platt gemacht und jetzt bin ich bei diesem Zyklopen, der auch auf dem Titelbild ist. Ach so. Ich glaube, das könnte der letzte sein. Der ist auch etwas happiger. Ich glaube, die wahre Kraft entfaltet das Spiel im Local Multiplayer. Das müssen wir mal zusammenspielen. Mhm. Ich habe es noch gar nicht angehabt. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Okay. Okay. Danke dir, Locke. Mo, was hast du so gespielt im letzten Monat? Ich habe wieder mal eine ganze Menge gespielt. So viel, dass ich sogar mal hier eine kleine Liste gemacht habe, die ich mal eben aufrufen will. ja, was stelle ich davon vor? Ich wollte auf jeden Fall einmal kurz über Shorthike reden. Das hat ja mal der Boys empfohlen. Und zwar eine Empfehlung. Hat mir richtig Wie viel das geschrieben? Shorthike. Mhm. Genau. Ja, das Spiel ist, wie es schon der Name vermuten lässt, sehr kurz, aber das ist auch gar nicht schlimm für mich. Ich habe halt ein Spiel gesucht. Ich habe es mir halt auch im Sale geholt und an einem Sonntag dann auch durchgespielt. Ich glaube, das waren kaum 3 Stunden. Also ich bin da auch unheimlich schnell irgendwie durchgekommen. Aber trotzdem war das eine coole, intensive Spielerfahrung. Und wahnsinnig entspannt. Und also, wir hatten danach so ein bisschen über das Wort Cozy Gaming gemimt. Und ja, das ist es eigentlich, ne? Also, wenn man so Bock hat, einfach im Pyjama rumzuliegen mit der Switch, dann ist das ein echt gutes Spiel. So spiele ich immer Switch. Im Pyjama. Aber ich erinnere mich, das hat der Fluxi mir auch mal empfohlen, das Spiel. Ja. Aber ich habe es mir nicht geholt. Ja doch, ich glaube, das wird. Es ist vielleicht auch ein bisschen teuer, wenn es nicht im Sale ist, wenn man halt schon Wert auf eine gewisse Spielzeit legt, weil es kostet, glaube ich, regulär 15 Euro oder sogar 20. Und das sind halt 7. Runtergesetzt, oder? Zumindest nicht. Nee, ich glaube nicht. Okay, immer 7 Euro. Ja, okay. Also sind es runtergesetzt. Das günstigste war mal 4,89 €. Aber ansonsten kostet es 7. Dann habe ich sogar für 4,89 € gekauft und gar nicht auf den Originalpreis geachtet. Ja, gut, da kann man nichts. Ja, auf jeden Fall, da kann man mal reinschauen. Das hat auch so ein bisschen Zelda, BOTW-artige Vibes mir gegeben. So dieses, ja, genau, so dieses Rumfliegen mit dem Vogel, das ist absolut Hammer. Richtig gut gemacht, die Mechanik, das erinnert halt an Zelda so. Dann habe ich Eskatos gespielt, das ist ein sehr geiles typisches Bullet-Hell-Spiel, wobei typisch vielleicht gar nicht mal so sehr, also viele Bullets, ja, das ist typisch daran, was aber sehr untypisch daran ist, ist, dass der Style so 3D-Kamerafahrten mehr oder weniger macht, wie man das auch so. Ja, so eine Art, ich würde es jetzt mal so bezeichnen wie Lightgun-Spiele oder so. Oder sowas. Dass die Kamera halt völlig wild durch die Gegend rast und dabei schießt man aber quasi in 2D und weicht auch in 2D den Bullets aus, wie man das halt mit einem Bullet-Hell-Shooter kennt. Wie hieß das Spiel? Eskatos. Eschatos. Ah, okay. Kannte das schon, weil das ist im Prinzip schon ein sehr. Das indische Xbox 360. Vielleicht habe ich das auch mal gesagt. Einen absolut abgedrehten Soundtrack und audiovisuell ist das wahnsinnig irgendwie intensiv, stressig, muss man wohl auch sagen dazu. Also ich würde es niemandem empfehlen, So zum Abschalten oder so ist das echt nichts. Das ist unheimlich intensive Spielerfahrung. Aber ich fand es mir. Und ich habe es auch bei 360 damals schon oder vor kurzem auch nochmal immer ein bisschen gespielt. Habe mich jetzt gefreut, die Switch gekommen ist und wollte das supporten. Und obwohl ich das halt eigentlich 360 hätte einfach weiterspielen können, habe ich mir jetzt nochmal für die Switch. Das hat auch einen Tate-Modus. Funktioniert auch ganz gut mit dem Flip-Grip. Ist auch am meisten gespielt. Und von daher hat sich das dann auch gelohnt. Was habe ich noch gespielt? Dann habe ich noch Super Star Path. Das ist auch ein recht ungewöhnliches Spiel. Bin ich drauf gekommen, dass von dem Macher von Strike das ist. Und das Games von dem sind ja auch gerade im Sale wieder. Kann ich auch nur empfehlen. Also das ist auch, ja. Ist das ein ziemlich gutes Spiel, finde ich. Und auch recht ungewöhnlich, wie gesagt, weil man hat einen. Ja, das ist ein Hybrid aus einem Shoot-'em-up-Spiel und einem Puzzle-Game. Man fliegt also mit einem Raum witzig. Gegend und muss so Aliens, die im Weg sind, schießen, muss ein bisschen dann dabei aufpassen, wie man halt die am besten abschießt, weil die halt gleichfarbig dann kombonen quasi und danach aber ein Alien, was quasi das letzte in der Kette ist, dann so kristallisiert wird, crystallized und das kann man dann nicht mehr abschießen. Also man kann sich im Prinzip den Weg verbauen. Wenn man witzig. Aufpasst. Ja, und das ist der erste Part ist also eigentlich komplett ein Puzzle-Game sozusagen, würde ich mal sagen. Und sobald man da aber durchgekommen ist, kommt dann immer ein Bossgegner und dann wird es halt zum richtigen Shoot'em-up. Dann kann man auf einmal auch die Feuertaste gedrückt halten und sich schneller bewegen und dann kann man richtig geil mit dem Boss kämpfen. Und das Spiel hat genau wie Strike Assist das auch ein super geiles Sounddesign, finde ich. Also es hört sich super snappy an. Und auch so Voice-Samples wie bei Strike auch da liegt, wie oder die Typen, das sind wohl zwei Brüder, die das entwickeln. Unheimlich Wert drauf, dass sie da cooles Voice-Acting immer in ihren Schuhen. Das ja, ist sehr gelungen. Ich glaube, ich habe es auch wieder für 1,99 gekauft. Ja, kostet gerade sogar 1,50. Ja, das ist echt der Hammer. Auch eher ein kurzes Spiel, aber hat es schon, ich denke, mit nicht viel Erfahrung, das schon werden so, hauen manchmal schon ganz gut rein. Aber der Puzzle-Effekt ist halt auch wieder sie und lustig, ne? Dann habe ich natürlich am allermeisten Windjammers 2 gespielt, das ist ja jetzt rausgekommen. Ja. Und das Spiel ist der absolute Wahnsinn. Ich kann es nur jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen, ob das was für den ist. Weil ich habe ja Windjammers 1 schon rauf und runter gespielt und das, ich hätte kaum erwartet, dass Windjammers 2 auch nur ansatzweise an 1 rankommen könnte, weil das halt so ein perfektes Spiel ist. Und Windjammers 2 ist meiner Meinung nach echt sogar noch, das ist denen echt gelungen, das erste noch zu kaufen. Das hätte ich echt nicht gedacht, dass ich das dir sagen würde, aber es ist wirklich noch besser als Windjammers 1. Vielleicht sollte ich auch noch mal kurz was zu Windjammers allgemein sagen. Das ist ein Arcade-Spiel gewesen, was 1994 von Data East für das Neo Geo System, also Arcade-System und halt auch Heimkonsolensystem für gut betuchte erschienen ist bei dem Spiel. Das ist im Prinzip ein Sport-Arcade-Spiel. Man wirft nämlich eine Frisbee hin und her, so ein bisschen wie Pong, und muss halt Tore treffen, die hinter dem Gegner sich befinden. Und da kann man dann 3 oder 5 Punkte machen, je nachdem, in welches man wirft. Und man kann die Frisbee halt auch gegen Banden werfen, sodass die halt abprallt in verrückten Winkeln. Man kann die anschneiden, man kann die lobben, also so hoch in die Luft werfen, bis sie dann halt ganz weit hinten erst auskommt. Man hat so typische Anime-artige Super-Animationen, wo die Scheibe dann irgendwie 3-mal im Kreis fliegt und dann nach unten driftet und so weiter. Und das ist wahnsinnig schnell. Und das Besondere an dem Spiel ist, dass man halt ganz leicht da reinkommt. Also man kann ganz easy mit jemandem einfach das ausprobieren, mal zusammen zocken oder gegeneinander zocken. Und jeder wird eigentlich relativ schnell verstehen, wie das Spiel funktioniert und auch ein paar Scheiben fangen können und schmeißen können. Also total einfach reinzukommen, aber halt wie immer easy to learn, hard to master. Da steckt halt sehr viel Möglichkeit und Varianz noch drin am Ende, die man halt dann noch meistern kann. Es wird halt immer schwieriger. Je besser man wird, desto schwieriger wird es, noch mehr zu verbessern. Und es hat so einen absoluten Competitive Spirit auch, das Spiel. Also sehr, sehr. Und hallo? Hallo, bist du noch da? Ja, ja, ich bin noch da. Ich dachte, du musst gerade was sagen, weil du hast dir das Spiel auch geholt oder mehrere hier haben sich das ja geholt. Ja, genau, ich habe mir das auch geholt. Setzt du denn die neuen Mechaniken ein, also die es bei Windjammers 1 noch nicht gab? Ja, ja, ja. Von Anfang an habe ich mir vorgenommen, das bewusst viel zu nutzen, damit ich da gar nicht in die Falle tappe und nur Windjammers 1 die ganze Zeit spiele. Ich bin generell immer so bei Sequels oder bei Spielen, wo ich schon den Vorgänger irgendwie gespielt habe, dass ich dann relativ schnell diese Falle tappe, die neuen Mechaniken eben nicht zu nutzen. Deshalb habe ich mir dann diesmal gesagt, von Anfang an, wann immer die Superleiste voll ist, benutzt deine Super. Wann immer die Scheibe hochfliegt, benutzt diese Sprungmechanik, wo man halt hochspringen kann und die Scheibe runtersmashen kann. Und probiere auch mal diesen Slapshot aus, wo man die Scheibe halt so wegschlagen kann, ohne sie halt zu fangen. Ja, und das hat dann doch ganz gut funktioniert dieses Mal, dass ich mir das halt vorher vorgenommen habe, das alles auszuprobieren. Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal Windjammers 2 anhatte, ich habe ja vorher den ersten Teil auch häufiger gespielt, jetzt nicht so oft wie du, aber auch schon ein paar Stunden. Und im zweiten Teil hatte ich doch erstmal so einen Knoten im Kopf, da man ja dann, obwohl es jetzt auch nur ein paar neue Mechaniken sind, so viel neue Möglichkeiten quasi hat. Dass ich mir das auch erstmal richtig antrainieren musste, wahrscheinlich so wie du, dass man auch tatsächlich auch mal springt und dass man da auch variiert und wie man jetzt genau auch auf die Schale reagiert, die auf einen zukommt, dass man wirklich schnell die ganzen Alternativen durchgeht. Das muss erstmal so in Fleisch und Blut übergehen, damit man auch ein bisschen performen kann in dem Spiel. Wo ich auch anfangs Probleme hatte, diesmal kann man die Scheibe ja auch retten, wenn die auf den Boden fällt, wenn die super halt voll ist. Und das habe ich auch erstmal super oft vercheckt, dass ich dann A und B drücken kann und dann erstmal die Scheibe wieder hochholen kann. Aber mittlerweile läuft das auch. Ja, da muss man sich wirklich ein bisschen reinspielen. Und dann kann man da echt schon gut mit performen mit dem Spiel. Es macht wirklich wahnsinnigen Spaß. Und dann sieht man auch, dass da auch, obwohl es da so simpel ist, so ein bisschen Tiefe auch mit drin steckt. Vor allen Dingen, wenn man zum Beispiel mit so Leuten wie Chris Green oder so spielt, mit denen hatte ich das ja direkt das erste Mal gespielt, hatte ich das große Glück. Der guckt sich ein Spiel an und hat es ja direkt schon analysiert und dann hat er auch direkt schon losgelegt mit dem Variieren und den Luft fangen und dann auf dem Boden wieder landen und dann abwarten, ob er dann die Scheibe wirft oder nicht. Oder den Gegner dann erstmal falsch reagieren lassen. Und da habe ich direkt viel schon lernen können. Das war echt spaßig, muss ich sagen. War auch die richtige Entscheidung, dass ich zum Release dann zum Core Gamer Treff gegangen bin und dann direkt mit euch dann angefangen habe zu zocken, anstatt nur gegen die CPU. Ja, das hat auch richtig Spaß gemacht. Direkt mit, ich glaube, wir waren voll, ne? 10 Leute dürfen wir momentan nur in den Laden. Und dann direkt mit 10 Leuten auf, glaube ich, 4 oder 5 Setups Windjammers alle gezockt. Ja. Richtig cool. Was ich persönlich auch voll cool fand, ist, dass das Spiel tatsächlich, wir haben es ja auf allen 3 Konsolen mal parallel gespielt teilweise. Und es läuft auf allen 3 Konsolen gefühlt komplett identisch. Von daher hat man da auch nichts rumzumeckern, irgendwie hier. Die Switch-Version oder die PS4-Version oder die Xbox-Version ist wieder anders. Nee, das war echt super. Also war irgendwie überall komplett gleich gefühlt, fühlte sich das. Ja. Ne? Krass, ja. Nur der PC fehlte wahrscheinlich, ne? Ja, PC-Version habe ich noch gar nicht ausprobiert, ne? Aber da ist ja wahrscheinlich dann auch wieder die Möglichkeit gegeben, generell was umzustellen. Aber ich fand es halt krass, vor allen Dingen, dass die Switch-Version halt genauso aussieht wie die PS4 und die Xbox-Version, fand ich interessant, ja. Ja, bei so einem Spiel, dann fragt man sich, warum ist da kein Crossplay drin? Ne? Wenn echt alles, die Performance stimmt und alles recht läuft, das fehlt. Ja. Aber scheint das ja eh nicht zu interessieren, weil Online-Spielen ist ja nicht dein Ding. Nee, aber naja. Ich freue mich da schon für andere, also auch für andere. Ne? Wenn Leute sagen, ich möchte aber online spielen, dann oder für mich ist das ein Kriterium, dass ich das Spiel spiele, dann freue ich mich auch für die, wenn die dann halt sagen, ja geil, ich kann das halt einfach auch online spielen und das funktioniert gut. Ne? Ja, ich habe mir gerade auch noch mal den ersten... Ich habe mir gerade noch mal den ersten und den zweiten Teil nebeneinander angeschaut und so visuell ist es ja auch noch mal ein extremes Upgrade. Glaubt man erst gar nicht. Aber wenn man das dann hintereinander startet, das ist schon ordentlich aufpoliert. Ja, ich könnte jetzt noch Stunden über das Spiel schwärmen, aber wenn es euch mehr interessiert noch, wer es noch nicht kennt, da gibt es auch eine super geile Doku zu. Windjammers 2 Making of, genau. Da zeigen die ganz genau, wie die das Spiel reverse-engineert haben. Also das erste mit dem Quellcode von damals. Und die Entwickler aus Japan eingeflogen haben nach Frankreich, um halt mit denen zusammen den Quellcode von 1994 auseinanderzunehmen und daraus halt ein neues Spiel anzubauen. Richtig interessant. Ja. Aber ich wollte noch ein Spiel nennen, was ich auch noch gespielt habe, und zwar ist das Horizon Chase Turbo. Ich glaube, ich das schon mal erwähnt habe, aber es kennen wahrscheinlich viele von euch auch. Das ist ein super cooles Rennspiel, was so auf Retro gemacht ist. Im Prinzip so ein bisschen wie Top Gear hieß das, glaube ich, das Ursprungsspiel von Nintendo. Und das Coole an dem Spiel ist, dass man da unheimlich entspannt fahren kann und immer mehr Content irgendwie nach und nach freischaltet. Ich bin jetzt, hab mal auf die Uhr geguckt, ich bin jetzt bei 50 Stunden, habe ich das schon gespielt und ich habe immer noch Spaß dabei. Ich muss jetzt noch zwei Autos freischalten, dafür muss ich einmal das Endurance Race beenden. Endurance Race ist 108 Rennen nacheinander und dann halt am Ende in der Gesamtwertung Erster sein. Und man darf noch nicht mal bei einem Rennen der darf einem der Sprit ausgehen, den muss man nämlich unterwegs immer einsammeln in Form von Kanistern. Oder schlechter als Fünfter werden. Ja, und da habe ich richtig Angst vor, dass mir das irgendwie so im 80. Match oder so passiert, weil dann einfach mal so 5 Stunden Progress weg. Marathon. Ja. Ich glaube, du hast das auch, oder? Horizon Chase Turbo? Ja, klar, auf jeden Fall. Das ist ein super Game, also kann ich nur bestätigen. Ja, ich meine, die haben das auch mal zusammengespielt. Ja, kann gut sein. Also, ja, man kann es auf jeden Fall auch alleine gut durchzocken, wie der Mo schon sagt. Also, man hat da jede Menge zu tun. Und es wird auch recht anspruchsvoll, finde ich. Also, hast du das ja auch in guter Geschwindigkeit? Ich wollte nur sagen, von der Geschwindigkeit ist es halt auch ziemlich flott gemacht, sag ich mal, von der Optik. Ja. Hast du denn diese Endurance Races auch gemacht, Mirko? Nee, ich meine, ich habe fast, also man kann ja auf jeder Insel oder auf jeden in jedem Land da die Strecken auf Gold holen, meine ich. Ja, genau, diese World Map, genau. Damit fängt genau. An, ja. Und das habe ich, glaube ich, noch gemacht, ja. Genau. Aber diese Spezialstrecken habe ich mich noch gar nicht rangewagt. Also, ja, ist halt diese Masse an Games, dann hört es immer bei so krassen Sachen, am Ende hört es dann irgendwann auf. Dann kommt schon das nächste. Ja, normalerweise bin ich auch überhaupt nicht der Typ, der Spielzeit zu verschenken hat, in Spiele reinpumpt, ne? Aber irgendwie bin ich bei dem Spiel, ich weiß nicht, das hat was Entspanntes und gleichzeitig Forderndes irgendwie auf mich. Ich habe das total oft, dass ich in dem Spiel, dass ich zum Beispiel so ein Spiel, wenn ich da dran bin, immer weiter spiele, obwohl ich eigentlich, reden wir ja gleich noch, einiges in meinem Pile of Shame liegen habe, aber irgendwie einfach, weil ich in dem Spiel gerade genau weiß, wie es funktioniert und voll drin bin, schaffe ich das dann da irgendwie noch 10 Stunden extra rein zu pumpen. Also ich habe mir da noch mal kurz so Gameplay von angeschaut und das Spiel hat auch für mich so diesen Flair von den ganzen Rennspielen aus den 90ern und 80ern, die man so kennt. Also ich gucke mir das an, ich habe die ganzen Arcade-Spiele ja damals nicht spielen können. Und mich persönlich ändert das zum Beispiel an Lotus SB auf den Amiga. Also du hast in der Mitte halt dein Fahrzeug und die Strecke bewegt sich anstatt das Auto. Und das bekommt dann, da kommt bei mir sofort so dieser Retro-Flair hoch, wenn ich das sehe. Ja, viele denken, das ist direkt an Outrun, aber ich glaube, der Vorfahre ist tatsächlich Top Gear, heißt das, meine ich. Weil das hat auch einen Soundtrack, was sich genauso anhört, habe ich dann irgendwann mal festgestellt. So dass sie den, ich weiß nicht, wieso die das machen durften, aber irgendwie haben die den gesamten Soundtrack von Top Gear quasi auch nochmal neu remastert oder neu gespielt und dann in das Spiel reingedrückt. Ja. Also, ob die dann eine Lizenz für brauchten, weiß ich gar nicht. Aber das scheint irgendwas mit Top Gear hat's gemeinsam zu haben. Ja. Top Gear oder Dingens hier, ZR1 Racing fällt mir noch für NES ein. Das war auch noch ziemlich früh. Ja, okay. Für die Was auf jeden Fall auch richtig cool ist an dem Spiel, man kann es mit bis zu 4 Leuten Hop-on, Hop-off, Co-op, jeden Modus inklusive den Karrieremodus, diesen Endurance Race, kann man einfach Leute mitfahren lassen und das Spiel läuft sogar mit 4 Leuten im Splitscreen, ja, relativ flüssig. Wahrscheinlich nicht perfekt, aber noch gut genug, würde ich sagen. Ja. Das finde ich total super. Was natürlich schade ist, was ich mir mega wünschen würde bei so einem Spiel, was ja zum Beispiel auch Hotshot Racing hat, ist dann ein Local Wi-Fi-Modus, aber das habe ich die Entwickler auch mal gefragt, das wollen die nicht mehr machen. Mhm. Ja. Du, stimmt, 1 bis 4 Personen. Kein Local Wi-Fi. Ja, oh, schade. Ja, aber das Spiel macht wirklich wahnsinnigen Spaß, kann ich nur bestätigen. Ja, und das waren so ein paar Spiele, die ich in letzter Zeit gespielt habe, zum Beispiel. Ja, oh cool. Auf jeden Fall einige Schätze dabei. Kürbis, ja. Was hast du so gespielt? Viel und wenig gleichzeitig. Ich habe irgendwie gerade immer eher so auch so kurze Zeitphasen, denen ich dann zocken kann, auch viel im Zug tatsächlich, was dann immer eher so, dass man mal eben 30 Minuten lang vielleicht was spielen kann und dann, dass ich abends wirklich zum langen Singleplayer komme, passiert eher selten. Mhm. Aber weil wir gerade über Racer gesprochen haben, über was Mo gerade erzählt hat, ich habe mit Inertial Drift angefangen, auf Empfehlung auch von Mo hin. Mhm. Das hatte ich auch im Treffen ein paar Mal gesehen und fand es immer super und dachte halt so, ja okay, das hole ich mir auch mal, als irgendwann neulich beim Sale war. Und das kann ich auf der einen Seite total empfehlen, auf der anderen Seite nicht, weil tatsächlich zum ersten Mal, finde ich, ist der Switchport so problematisch, dass ich, wenn er nicht groß gepatcht wird, ich ihn eigentlich nicht so richtig empfehlen kann. Aber ist trotzdem ein super Spiel. Also ich habe auch trotzdem auch in der Switch-Version jetzt schon, glaube ich, so 10 Stunden oder so habe ich auf jeden Fall. Aber es stürzt wahnsinnig oft ab und bricht wirklich in Framerates runter, wo man extrem tolerant sein muss, um das doch irgendwie zu ertragen. Okay. Also es gibt dann, also manchmal, wenn man so dieses klassische Time-Trial fährt, wo man wirklich alleine auf der Strecke ist, so, ja. da geht's ganz okay. Aber sobald man irgendwie gegen einen Geist fährt oder ein Rennen fährt, wird's teilweise echt übel. Und stürzt halt auch gerne ab. Also ich hatte da auch schon so Zugfahrten im RE, wo ich wirklich nur kurz eben was zocken wollte, bevor ich irgendwie loslegen muss am Tag. Und es einfach nicht geklappt hat. So. Ja, und das hatte ich sonst wirklich mit keinem Spiel, wo ich so dachte, ja cool, jetzt bin ich schon in Leverkusen und habe immer noch nichts gespielt. So. Ach, sind die Bugs vielleicht im Nachgang erst durch den Patch reingekommen? Ich weiß nicht. Also ich habe da mit Moma drüber gesprochen. Das wurde nicht so oft abgestürzt. Ja, ich habe das ja mit dem Lars Mod zusammengespielt und das ist mir gar nicht abgestürzt. Ja, das kann voll sein. Also ich, wie gesagt, ich kenne das Spiel noch nicht so lange, aber Mo meinte halt auch, die hauen eigentlich echt Content nach, was ja eigentlich cool ist, aber sie scheinen den ein bisschen unsauber zu implementieren. Mhm. Leider. Kann passieren, ja. Nichtsdestoweniger, super Spiel. Und dann habe ich auch wie Mo Eskatos gespielt, als das rauskam direkt und mach's immer wieder gerne mal an zwischendurch. Ja. Das ist wirklich auch ein super Schmapp, aber ich kann auch bestätigen, sehr stressig. Ja, du hast ja eine große Schmapp-Karriere eigentlich. Das ist ja sehr viele. Ja, also ich bin immer noch in der Honeymoon-Phase damit. Ich habe dieses Jahr erst damit angefangen, deswegen kralle ich mir ja auch links und rechts die Dinger, weil ich die alle irgendwie erstmal geil finde. Ja. Und dann diese ganzen Cave-Dinger zum Beispiel, da ist halt, die erfordern so einen heftigen Skill sozusagen, da brauche ich noch ein paar Jahre für, um mit denen richtig, um die mal irgendwie durchzuhauen, aber da gibt's dann immer alternative Modi auch und so, die man spielen kann. Ja. Von daher, genau, aber was ich zum Beispiel letzten Monat auch gespielt habe, war Syvaria Delta. Das ist so ein auch ein recht ungewöhnliches Schmapp eigentlich, weil das eher so die Mechanik hat, dass man bisschen eigentlich gar nicht so sehr die Gegner direkt abballern soll, wenn die kommen, sondern erstmal sollen die eine Kugelsalve bringen und dann muss man so nah wie möglich an die Kugeln ran, um hochzuleveln. Also es hat so ein bisschen was, man fühlt sich so ein bisschen wie so ein Junkie in dem Spiel, wie so ein Bullet-Junkie. Okay. Also man ist wirklich immer so, man sagt immer so gimme, gimme und dann hängt man dann neben dem Tod ab. Und das kann sehr, sehr viel Freude bereiten. Dieser Power, dieser Level-Up-Sound ist extrem befriedigend gemacht vom Sounddesign. Das fixt sehr an. Ja. Und ja, das habe ich gespielt. Dann Super Star Path, was Mo erzählt hat, habe ich mir auch direkt geholt für 1,50, als ich es kurz bei Mo gesehen habe. Und das spiele ich momentan super gerne im Zug. Und das ist mir auch noch nie abgestürzt. Und das ist ein wunderbares Regionalbahn-Game. Also, ach, krass, okay. Mit den kristallisierenden Gegnern. Aliens, ja. Aliens. Ja, genau. Also, das ist das ist ein super, super Game für zwischendurch. Also, das läuft. Aber woran erinnere mich das? Das ist ja irgendwie so ein Mix-up von zwei verschiedenen Spielen, habe ich das Gefühl. Woran erinnere mich das? Dass ich dann immer diese gleichen. Das ist mega bestimmt, das habe ich gedacht, ne? So bunte Diamanten, die durch die Gegend fliegen als Puzzle-Game. So Bubble Bobble-mäßig? Ja, vielleicht. Ein Bubble Bobble-Schmapp. Ja, es gibt sicher irgendein Puzzle-Game, irgendein altes, obskures, an dem die sich orientiert haben. Das kommt einem sehr bekannt vor, auch. Ja, die Mischung, die finde ich echt super interessant. Da hat der Mo schon recht, das ist echt cool gemacht. Ja, und tatsächlich, also Mo hat es ja schon erwähnt, tatsächlich, es fällt wirklich bei so einem Niedrigpreistitel wirklich extrem positiv auf, wie das klingt. Und die Voice-Samples, die machen auch viel, dass das echt nochmal nach höherer Qualität auch direkt irgendwie wirkt. Also es ist echt ein rundes Ding. Mhm. Ja. Ja, und was ich letzte Woche angefangen habe, ist Ninja Savers Return of the Warriors. Das ist so ein 2D-Beat'em-up. Ein Reimagining, glaube ich, muss man fast sagen, von einem Super Nintendo-Spiel, was wiederum eine Fortsetzung von einem Arcade-Spiel von 87 war damals, glaube ich. Also das hat so ein paar Zyklen hinter sich, das Ding. Und es ist genau für ein Beat'em-up ungewöhnlich, weil man sich nicht in der Tiefe bewegen kann, sondern wirklich nur im zweidimensionalen Raum. Ich finde, das hat einen ganz angenehmen Schwierigkeitsgrad. Man hat jetzt nicht das Gefühl, dass es überhaupt nicht schaffbar oder so. Aber es schenkt einem auch nichts und sieht super aus, fühlt sich super an, macht sau viel Spaß. Könntest du den Namen nochmal sagen? Den habe ich gerade nicht mitbekommen. Ninja Saviors, The Return of the Warriors. Ach so. Heißt das. Genau, der Chris Green im Treff meinte auch, der hat ja das auch schon mal durchgespielt und fand das auch ziemlich gut. Ja, man kann damit drei verschiedenen Ninjas spielen, die spielen sich auch alle extrem unterschiedlich. Mhm. Ich habe tatsächlich bisher nur mit dem Default-Character gespielt, weil mir die anderen zu träge waren. Ich tendiere grundsätzlich in Spielen immer eher zu den schnellen, stressigen Charakteren. Ja. Ja, das passt auch immer ganz gut zu mir, weil ich beim Spielen auch selber immer sehr unruhig bin, sozusagen. Bin sonst immer ein recht geerdeter Typ, beim Zocken wäre ich immer recht hibbelig. Ja. Und dann passt das auch in Spielen ganz gut, wenn ich die hibbeligen Charakter nehme. Ich habe auch immer das Problem, dass ich in Spielen immer so gestresst werde. Und ich muss sagen, Windjammers 2, das gewöhnt mir das ab. Weil wenn du da nicht echt im Zen-Modus bist, ne, wenn du da nicht einfach nur reagierst und einfach mal ruhig bleibst und drauf achtest, was der Gegner überhaupt macht, dann schaffst du auch leichter zu gewinnen, auch leichter Punkte zu machen. Ansonsten kassierst du die ganze Zeit und wird sofort abgestraft, wenn man einfach zu panisch reagiert. Ja, wenn bei Windjammers so ein Zickzack-Wurf kommt und man irgendwie, wenn das Hirn dann irgendwie sagt, so jetzt mache ich auch Zickzack als Spiegel. Ja, genau. Einfach dann Panik. Ja, dann war's das. Ja. Kenn ich genau, das habe ich natürlich auch gespielt. Und ansonsten mal hier, mal da was. Genau, ich habe mit Splatoon angefangen tatsächlich. Das ist quasi, das lag jetzt 2,5 Jahre auf meinem Pile of Shame und jetzt habe ich die Kampagne mal durchgespielt und habe es ein, zweimal auch im Treff gespielt. Und wie hat dir die Kampagne gefallen? Ich habe erst die normale Kampagne durchgespielt, die fand ich eigentlich ziemlich gelungen, weil die einen recht schön an die Spielmechaniken ranführt, die ja doch recht komplex sind. Und ja, genau, den DLC, den habe ich zwar, aber den habe ich noch nicht gespielt, aber der soll ja sehr gut, aber auch sehr schwer sein. Also ich habe auch nur die Hauptstory durchgespielt. Das DLC habe ich mir quasi noch aufgespart, das muss ich noch spielen. Und mir hat die Hauptstory auch richtig gefallen. Also ich habe den ersten Teil auch gespielt und die Hauptstory. Und beide Teile, ich fand ich einfach super gemacht. Manche kritisieren das, was ich immer noch nicht ganz nachvollziehen kann, weil ich finde das schon sehr liebevoll gemacht und auch witzig mit den Bossfights, die dann kommen. Da, mit den Toaster und alles Mögliche, was es da gibt. Da haben sich schon ein paar witzige Sachen einfallen lassen. Ja, total. Also ich hatte auf jeden Fall, ich habe mich nie gelangweilt oder so. Ich habe es tatsächlich einmal auch probiert, in der Bahn zu spielen. Das ging gar nicht. Da hatte ich mich dann, das war wie so früher. Es war viel früher im Urlaub, irgendwie versucht auf der im Auto zu lesen oder so. Da wird dann super schlecht, wenn man Splatoon in der Bahn spielt. Ja. Aber ja, ansonsten super viel Spaß gemacht. Bist du generell denn anfällig für dieses Motion Sickness? Ich würde ich jetzt sagen, nicht übermäßig eigentlich. Also ich habe jetzt keine großen Probleme mit VR oder so. Also wenn das mein PlayStation VR ist nochmal so eine andere Kiste, das ist halt, das hat halt Lag ohne Ende, das ist da ja schon, aber so grundsätzlich, nee, eigentlich nicht, aber ich glaube, diese Kombination aus, wenn sich, also Bewegungssteuerung plus das, das war mir auch neu und das geht nicht so gut. Ja. Ja. Alles klar, danke dir. Möwe, was hast du so gezockt? Ja, du auch so verschiedenes Platoon, auch unter anderem, ja. Wirklich? Auf jeden Fall. Ausnahmsweise mal. Ja, genau. Wie viele Stunden hast du jetzt aufs Platoon? Ach, ich bin bei über 2100 Stunden. Ja, krass. Ja, es nimmt kein Ende, es macht halt immer wieder Bock. Es ist echt so ein Evergreen, ähnlich wie Mario Kart, nur mit Knarren halt, ne? Ja, ich freue mich auch immer wieder, wenn ich da mal dazu joinen kann, wenn du spielst. Es macht auch immer wieder Spaß. Wobei ja, es sind immer lustige Runden, ja. Und lustige Momente. Ja. Wobei, ich muss jedes Mal sagen, wenn du mir in so einer so ein Match reinjoinst, da sind die Gegner irgendwie gefühlt leichter, aber wenn du einzeln allein spielst, man joint dir nach, dann sind die Gegner meistens irre gut, da hat man oft keine Chance. Ja, ich hatte auch schon mal so ein Gefühl, dass da so ein Algorithmus läuft, der sich schon im Spiel irgendwo anpasst oder was. Ne? Ja, aber finde ich auch nicht schlecht dann eigentlich. Ja, das, ich glaube das auf jeden Fall. Also das letzte Mal, wo wir zusammen gespielt hatten, da waren die Gegner so irre gut und da kamen auf einmal noch Leute rein mit irgendwelchen Crew-Namen und so. Ich hatte keine Chance. So ein bisschen zumindest, aber war echt fordernd. Aber macht trotzdem Spaß, auch wenn es fordernd ist. Oder gerade wenn es fordernd ist, finde ich, macht es sogar noch mehr Bock. Wenn du merkst, wollte ich gerade sagen, dann nimmst du am meisten mit. Ne? Ja, also wenn du merkst, du kommst keinen Zentimeter voran, irgendwie ist das ja auch so ein, wie so ein Footballspiel, habe ich das Gefühl. Man hat immer seine Grenzen, seine Linien, die man irgendwie sprechen muss. Und wenn diese Grenze immer direkt vor einem ist, dann um dann zu gucken, wie schaffe ich das mit den ganzen Leuten da irgendwie noch durchzukommen, das macht schon Spaß. Auf jeden Fall. Und ja, diese kleinen Stellungskämpfe, ne? Also man gibt ja so Schlüsselpositionen auch, die man dann einnimmt. Genau, ja. Ja, und es macht halt auch immer wieder Spaß, dich da abzuballern, ne? Wenn man es mal schafft, macht man sofort ein Screen-Video. Genau, dann kriegt man halt auf Discord auch nochmal um die Ohren, natürlich. So wie sich's gehört. Ne? Ja. Man vergisst einfach die 10 anderen Male, wo man selbst abgeballert wurde, aber das eine Mal. Das letzte Video, was ich aufgenommen habe, war, wo ich dann gegen die Wand gesprungen bin und dann von der Wand weg und dann habe ich dich getroffen, aber du mich gleichzeitig auch, aber das wollte ich eigentlich verschweigen, aber das habe ich trotzdem nicht erzählt. Aber es sah cool aus. Ja. Was hast du sonst noch so gespielt? Außer Splatoon? Ja. Mercenary Kings habe ich auf jeden Fall auch noch so alleine viel gezockt auch, weil mich das Spiel auch irgendwie gepackt hat. Also ich habe es zwischendurch auch hier im Online-Multiplayer hier und da mal zustande bekommen. Mhm. Und ja, läuft halt super gut, sowohl offline als online. Es packt mich ganz schön so mit den Waffen halt, mit der Waffenauswahl, die man da hat. Man kann immer mehr Waffen freispielen und es nimmt einfach kein Ende. Also ich weiß gar nicht, ich bin jetzt, glaube ich, schon bei gut 150 auswählbaren Waffen oder so. Ach, krass. Also es ist wirklich viel. Und ja, man kann jede Waffe noch irgendwie in die Einzelteile unterteilen, also quasi Magazin, Lauf und so weiter. Und man kann alles durcheinander kombinieren. Da hat man dann teilweise auch recht witzige Sachen. Man kann so eine Waffe ausrüsten, die sieht aus wie eine Toilette letzten Endes mit Klospülung und ja, man könnte das dann halt auch wieder mit anderen Waffen kombinieren, was dann total bekloppte Ergebnisse ergibt teilweise, aber auch recht gute dafür. Und ja, es ist am Anfang etwas leichter, finde ich persönlich, wird aber gegen Ende nochmal richtig hart. Also ich bin jetzt gerade in so einer Phase, ich bin noch nicht ganz durch, aber man hat halt öfter so, ja, es sind nicht richtige Endgegner, würde ich noch nicht mal sagen. Es ist vielleicht ein bisschen mehr als ein Miniboss auch, irgendwo so dazwischen. Die tauchen halt öfter auf und jetzt gegen Ende kommen halt neue Gegnertypen, die es dann nochmal in sich haben. Und ja, man wird nochmal richtig gefordert im Spiel. Ich sehe gerade, das Spiel hat sogar einen Vierer-Splitscreen-Mode. Ja, kann man auch machen, also lokal halt, ne? Ja. Also ein Splitscreen oder halt, wenn jeder selbst das Game hat, das ist das Coole, kann jeder auch mit seinem Charakter, den er in der Kampagne. Der Spieler, der hostet, der entscheidet quasi, also der Spielstand zählt, ja. Der entscheidet, welche Missionen gewählt werden und der Spielstand wird dann auch weitergespielt. Ja. Aber es kann jeder mit jedem Spielstand dazu joinen, das ist halt das Coole. Und ja, man kann sich dann in den Levels absprechen, jeder kann sich unabhängig voneinander bewegen irgendwie. Und man sammelt alles, was man einsammelt, sammelt man gemeinsam ein. Also man teilt sich alles auf, das ist halt ein cooles Teamspiel auch, wenn man möchte, ne? Ja. Und ja, also wie gesagt, ich bin noch nicht ganz durch. Ist noch ein bisschen was zu machen. Ich hoffe auch noch, dass wir da noch ein, zwei Online-Runden auch noch mal zustande kriegen. Auf unbedingt. Jeden Fall. Und ja, waren halt viele Online-Games im Moment wieder am Start. Crash Drive 3 habe ich mir auch geholt. Ja. Das war ja der Wahnsinn. Das war ja im Sale für 99 Cent, glaube ich, und kostet normalerweise 16 oder 17 Euro. Das hat also der Locke gerade bei der Aufzählung auch mit unterschlagen, glaube ich. Das hat er sich ja, glaube ich, auch geholt. Sogar als erstes von uns. Ja, ist schon länger her, ne? Das war ja letztes Jahr. Als ihr das geholt habt, genau. Hast du beim letzten Mal schon erwähnt? Das weiß ich gar nicht mehr. Letztes Jahr. Ja, letztes Jahr. Ich habe das schon mal erwähnt, wahrscheinlich. Ja, ich habe es halt gesehen. Für 99 Cent habe ich mir gedacht, ihr habt das auch. Und dann schläfst du jetzt auch zu und es ist halt ein cooles Game für 1 Euro, also absolut, ne? Das, ja, dieses Preis-Leistungs-Verhältnis, das passt da mal enorm. Und du hast immer eine volle Lobby in dem Spiel, ne? Ganz genau. Also es wird gekauft ohne Ende von anderen Leuten auch. Ne? Man kann in Japan-Lobbys, man kann in US-Lobbys irgendwie rein. Und ja, man wird, also auch als ich das Spiel erstmal angemacht habe, man wird direkt in so einen Online-Kampf geschmissen und weiß erstmal überhaupt nicht, was los ist. Also so ging es mir auf jeden Fall. Ja, mir ging es auch so. Ja, und dann so findet man sich da erstmal irgendwie zurecht und ja, muss direkt da sich gegen andere behaupten. Und ja, man kann es auch offline spielen, gibt auch Sachen zu suchen da. Also man hat halt, ich glaube, es sind 5 große Areale, die man da freischalten kann. Und alles halt ein unterschiedliches Thema. Man hat halt, sag schnell, also von einem Winterthema oder Eisthema bis Inselthema oder Wüste. Und da finden halt verschiedene Spiele statt. Die kann man sowohl einzeln im Offline-Modus bis zu einem gewissen Grad spielen. Im Online-Modus, im Multiplayer hat man natürlich noch ein bisschen mehr Auswahl an Spielen, die dort stattfinden. Und ja, man kann nach und nach Autos freispielen durch Geld, das man verdient und coole Tricks hat alles Mögliche an Autos zur Verfügung, von Bussen und Lieferwagen über Monster Trucks und Muscle Cars und weiß der Geier, also alles ein bisschen vielfältig von der Auswahl, aber super witzig vom Gameplay, also macht richtig Spaß, wenn man einmal die Steuerung drin hat, dann kann man da richtig was reißen, auch so punktemäßig kann man Saltos machen und 360s und sowas, halt so ein bisschen wie bei Tony Hawk. Ja. Das haben wir ganz cool gemacht und ja, ist spaßig auf jeden Fall. Für 1 Euro kann man überhaupt nicht meckern. Das habe ich den Kürbis auch mal gezeigt. Ja, ja, ich hatte direkt so Rocket League Flashes. Ja. Das war direkt so ein falscher Freund. Ja, ja. Ja, dann habe ich jetzt noch kürzlich, weil ich mich noch am letzten Podcast erinnern konnte, wegen Okunoka Madness, habe ich jetzt auch mal angefangen, weil ich hatte das jetzt auch schon länger rumliegen und ich meine, der Filser meinte, dass das hätte ihm jetzt nicht so gefallen, weil die Steuerung ein bisschen clumsy ist und ja, ich habe es jetzt auch mal ausprobiert. Ich habe die ersten beiden Endgegner in dem Spiel platt gemacht. Es ist auf jeden Fall ziemlich anspruchsvoll, das Spiel. Was das Problem mit der Steuerung angeht, muss ich persönlich, war meine Wahrnehmung so, dass die schon speziell ist, auf jeden Fall. Also die Figur bewegt sich jetzt nicht wie gewohnt bei einem Mario oder so. Also ich habe den Eindruck, dass gerade im Sprungverhalten sich der Charakter mehr in die Seite bewegt als nach oben, sag ich mal. Mhm. Also so vom Gefühl her einfach. Und es ist aber trotzdem ziemlich fix vom Gameplay und auch ziemlich anspruchsvoll. Also gerade die Endgegner, die waren jetzt die ersten beiden, die ich jetzt hatte, die waren echt schwer. Gerade der zweite auch, also da hatte ich echt noch dran zu knacken. Und so was die Optik und den Sound angeht, finde ich das Spiel echt gelungen eigentlich. Also das erinnert so ein bisschen an Rayman. Ne? Man könnte das auch locker als so ein Hardcore-Rayman-Spin-Off nehmen. So rein optisch und vom Sound her auf jeden Fall. Und ich meine, die Steuerung ist speziell, kann ich nachvollziehen, wenn man da sagt, das ist mir jetzt ein bisschen zu ungewöhnlich, auf jeden Fall. Andererseits ne, denke ich auch, dass man sich dran gewöhnen kann, wenn man ein bisschen damit rumspielt. Und ja, insgesamt kein schlechtes Spiel, würde ich jetzt sagen. Das sieht doch irre schnell aus, muss ich sagen. Ja, es kann ziemlich Tempo kriegen, auf jeden Fall. Also, man hat auch letzten Endes hat man eine Sprungtaste, eine Taste zum Rennen. Und man kann auf dem L-Knopf kann man Elemente wechseln. Also ich habe bis jetzt zwei Elemente und das es wird halt auch als Element in dem ganzen Jump'n'Run-Sektion quasi genutzt, dass man halt verschiedene Wände erscheinen lassen kann oder wieder verschwinden lassen kann, an denen man sich dann festhalten kann oder durch die man dann eventuell durchspringen kann. Und ja, das kann man alles kontrollieren mit dem Knopf. Und wie stabil läuft die Switch, wenn es mal richtig Tempo aufgenommen hat? Also da hatte ich keine Probleme jetzt, dass da jetzt irgendwelche Ruckler kommen oder sonst was. Insgesamt lief das Game bis jetzt recht flüssig. Also dass ich da jetzt Frame-Drops hatte, jetzt größere, das wird halt bei so einem Game halt tierisch auffallen. Ja. Da hatte ich jetzt nicht, ne. Ja, da kann man sehen. Spiel auch aus. Hallo erstmal. Hi. Nein. Da sieht man, wie irre schnell ein Spiel sein kann auf der Switch. Ja macht auf jeden Fall auch Laune. Ja, und optisch eigentlich ganz cool. Aber mir hat fast mal Super Meat Boy gespielt. Super Meat Boy habe ich noch nicht gezockt, ne, aber auch schon viel gesehen und gehört. Nur Gutes eigentlich auch. Aber klar, ich kann mir vorstellen, das ist viel direkter von der Steuerung auch. Ne? Ja, genau. Das ist halt, weiß nicht, gerade auch Mario, modernere mag ich gar nicht so unbedingt. Weil die Steuerung so ein bisschen schwammig ist. Ich sag mal, die Steuerung, das ist halt, die ist schon direkt, sag ich mal, aber der ist nicht direkt auf Vollspeed. Wenn man will. Also der braucht immer so eine leichte gedämpfte Anlaufgeschwindigkeit, ne? Ja. Mag ich einfach irgendwie nicht tatsächlich. Ja, deswegen sage ich ja, das kann ich verstehen, wenn das auf jeden Fall gerade bei so Hardcore-Plattformern, da geht es halt um so Feinheiten, kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen, wenn das jetzt so eine Geschmackssache ist, wo das dann nicht passt. Aber das macht das Spiel halt auch schwieriger, oder? Also auf jeden Fall. Für mich das Gefühl, ich habe manches nicht geschafft, weil ich nicht genau genug das von der Präzision halt auch timen konnte und so, und dann fand ich es irgendwie nicht so cool. Ja, also ich habe auch echt gebraucht, bis ich erstmal richtig reinkam. Also ne, man muss ja in so einen gewissen Flow auch kommen bei so Hardcore-Plattformern. Und mir ist halt echt aufgefallen, wenn der Charakter sich in der Luft bewegt und man versucht, den in der Luft noch zu kontrollieren, nach links oder nach rechts, dass er sich da halt ungewöhnlich verhält oder nicht so, wie man es gewohnt ist, sag ich mal. Mhm. Und ja, aber letzten Endes muss man sich ein bisschen drauf einlassen und dann ist es auf jeden Fall auch spielbar, ne? Ja, also, ja, definitiv. Also jetzt so ganz abschreiben konnte ich es jetzt doch nicht. Ich muss mal gucken, wie weit ich noch das Spiel spielen werde, weil irgendwann hört es, glaube ich, auch für mich auf, weil das Spiel ist echt hart. Wenn du das schon sagst. Weil, also, ich kann mir vorstellen, dass da noch ein, zwei Bosse kommen, da hört es dann irgendwann auf oder so. Das ist echt, echt fies. Ja. Und, aber wo wir gerade bei Hardcore Jump'n'Runs sind, da hatte ich noch ein Game, das hatte ich auch noch, ja, ich bin noch nicht weit, aber was ich gesehen habe, hat mir schon gefallen, ist High Fever Set, oder, ja. Also. Jump'n'Run. Oder Plattformer. High und, Fever. Ja, genau, mit H-A-Y. Ah, okay. Schreib mal in Schreiben rein. Ja, genau, kann ich auch mal reinschreiben. Ich hab schon. Ja, da macht Dorian, genau. Nee, das ist halt auch so ein Plattformer und das ist ganz witzig gemacht. Man spielt halt einen Postboten, der ist irgendwie allergisch, der muss andauernd niesen und der hat seine ganze Post dadurch verloren und du musst dann die Briefe wieder einsammeln. Und ja, man kann halt durch sein Niesen kann man irgendwie drei Extrasprünge machen. Die laden sich dann auch immer wieder auf und das ist auch so eine Spielmechanik, die dann im ganzen Spiel weiter verfolgt wird und immer komplizierter gestaltet wird, auch durch das Leveldesign. Und ja, macht auf jeden Fall auch Spaß. Also das ist von der Steuerung schon ein bisschen angenehmer wieder im Vergleich zu Okunoka, sag ich mal. Kann man sich auf jeden Fall auch mal anschauen. Ist ein schöner Plattformer. Witzig gemacht, auch von der Idee her. Und ja. Achso, muss man sich quasi durchniesen. Genau. Witzig. Ist auf jeden Fall auch ein cooles Game. Ja. Ja, sonst, was habe ich sonst noch so gespielt? Ja, das war es jetzt. Also ich könnte jetzt noch jede Menge Multiplayer aufzählen, die wir sowieso zwischendurch immer wieder mal spielen, ne? Ja. Aber im Groben und Ganzen waren das so ein paar Titel, die jetzt erstmal wieder neu sind, ne? Hier Double Dragon, Kunio-kun habe ich auch zwischendurch mal wieder gespielt. Oh, das ist bei mir noch auf dem Pile of Shame. So eine super tolle Collection, also ist auch echt gelungen. Ja. Das müssen wir unbedingt nochmal spielen. Ja, bisher hänge ich ja immer, wenn wir zusammenspielen, mit Journey to the Savage Planet. Weil, ja, das ist auch cool. Ja, weil das so schön entspannt ist einfach. Ne? Das kannst du einfach so einfach easy runterspielen, die Welt genießen, Sachen abscannen, ein paar Rätsel lösen, so ein paar Plattformer-Puzzle, nenne ich das einfach mal, lösen. Das macht echt Bock. Ey. Das spiele ich wirklich gerne. Ja, ist auf jeden Fall sehr gelungen. Also gerade, wie du schon sagst, gerade die Optik in dem Game und die Atmosphäre, die ja, da kannst du dich total drin vertiefen. Ja. Das macht richtig Spaß. Und dann dieser kleine Witz, der dann immer noch mit drin steckt, also finde ich gar nicht schlecht. Also auch von den Viechern her, die sind ja teilweise recht gekloppt, die Viecher auch mit den Glubschaugen und so, ne? Ja. Die man dann da wegtreten kann in irgendwelche Ventilatoren oder. Genau. Also das hat ja natürlich auch irgendwo so eine makabere Seite in der ganzen Schönheit. Ne? Ja, genau, wenn ihr die Viecher wegtrittst und so. Ja, genau. Ja, als wenn man irgendwie, das Leben wird da nicht so geachtet. Ja. Man will einfach nur vom Planeten runter. Ja. Aber man kann sich da auch schön vertiefen. Ja, auf jeden Fall. Also super Game auch. Alles klar. Ja, das war's so im Groben. Danke, die Möwe. Filser, was hast du so gespielt im letzten Monat? Gute Frage. Ja, nicht so viel, hatte ich schon angekündigt. Xenocrisis, Pokémon Legend Arceus, wie auch immer man das ausspricht. Ich weiß es auch nicht. Ja, das ist ganz cool. Das gefällt mir tatsächlich. Bisher, was ich gesehen habe, ich habe jetzt nicht so viel gespielt. 2-3 Stunden, glaube ich, oder so. Und ja, es modernisiert das Prinzip Pokémon schon extrem und auch an vielen Stellen sehr innovativ, habe ich das Gefühl. Das gefällt mir. Aber ja, die Performance ist ein bisschen mager, muss ich sagen. Teilweise die Schatten sehen sehr schlecht aus. Das ist halt nur ganz, ich weiß nicht, wie sagt man, da kenne ich mich nicht aus vom Shading. Sehr grobe Schatten, die sind nicht mal halt sauber gezeichnet, sondern irgendwie sehr schlecht aufgelöst. Und zum Performance-Problem merkt man schon, aber ansonsten ist es wirklich ein schönes Spiel. Man kann halt Pokémon in der offenen Welt fangen und ich weiß nicht, wie sehr die es noch ausbauen, was ich noch nicht gesehen habe. Ich bin, wie gesagt, noch relativ am Anfang. Aber soweit gefällt mir das tatsächlich ganz gut, das Spiel. Endlich mal halt nicht mehr das ja, Prinzip vom Gameboy aus dem ersten Teil quasi, sondern wirklich mal ein, ja, ich weiß nicht, vielleicht ein Gamechanger. Ich denke ja, also das verkauft sich ja wie geschnitten Brot. Oh, ist ganz cool. Mal schauen, ich muss noch ein bisschen weiterspielen, um dann finalen Urteil zu sagen, aber urteilen zu können. Aber bisher bin ich sehr positiv gestimmt, was das Spiel angeht. Habe ich noch gespielt? Ja, Slay the Spire habe ich noch gespielt. Das hatte ich schon mal eine Zeit lang gespielt. Das ist halt ein super gutes Kartenspiel. Roguelike Kartenspiel. Macht halt super viel Spaß, wenn man so ein bisschen Spaß am Kartenziehen hat. Kombos bauen und sowas ist schon ziemlich cool. Man hat halt auch verschiedene Charaktere, unterschiedliche Kartentypen darstellen oder halt erziehen können. Und jeder hat halt quasi so, da kann man ziemlich viele unterschiedliche Mechaniken, die dieser Charakter zu bieten hat, hat ausprobieren. Zum Beispiel, was wir letztens gemacht haben, da gibt es einen Charm, der halt quasi irgendwie das Verhalten ändert, wie so ein Magic halt so ein, als weiß ich es gar nicht, halt so ein etwas, was auf dem Spielfeld liegt. Und damit kann man halt quasi die Kosten randomisen von jeder Karte, die man zieht. Und dann kann man eine ganz andere Deckmethode bauen, weil du quasi jedes Mal, wenn du eine Karte ziehst, unterschiedlich viel Mana zahlen musst. Und da gibt's halt unendlich viele Möglichkeiten in dem Spiel, wie du halt quasi zum Endboss kommst. Und das ist halt super gut gemacht für ein Kartenspiel. Also wenn man halt Spaß und sowas hat, ist unbedingt eine Empfehlung. Ich glaube, der Ballspeed hat das auch in die Hall of Game aufgenommen und es ist klasse. Perfekt. Super gutes Spiel, macht auch ein bisschen süchtig oder kann süchtig machen. Was habe ich denn noch gespielt? Müsste mal überlegen. Vielleicht war es das auch schon so grob. Ah, ich bin tatsächlich nicht so viel zum Spielen gekommen. Ich glaube nichts mehr. Ja, ich meine, mit Slay the Spire kannst du ja auch schon wahrscheinlich. Ja, so wie war es auch nicht, aber. Bei Hall of the Beat steht unter Complete. Fällt mir noch was ein. Was hast du noch gespielt? Inscription, halt nicht auf der Switch, aber. Achso. Das ist ein bisschen wie Slay the Spire, ist halt auch ein Kartenspiel, das ist ganz anders gebaut. Auch von der Story her möchte ich vielleicht gar nicht so viel spoilern, aber es ist auch ein richtig cooles Spiel, wo du Karten hast, die meistens oder das allermeiste sind Tiere und manche Fabelwesen oder sonstiges. Mit denen spielst du halt ein relativ simples Kartenspiel, wo du quasi drei Felder hast, wo du Karten legen kannst und dann mit der einen Karte die andere opfern und dann hast du halt durch die Tiere oder die Karten, die du hast, halt Modifikatoren, die halt das Spielverhalten ändern. So digitale Kartenspiele, ist das irgendwie so ein Genre, was du jetzt neu für dich entdeckt hast oder hast du sowas schon öfter früher gespielt? Also Slay the Spire habe ich schon, weiß nicht, neu entdeckt, das war vom Jahr oder so. Ich weiß gar nicht, wann das Spiel rauskam. Irgendwann mal gespielt, als es auf der Switch rauskam und ich den Physical gesehen habe. Weil ich wusste davor schon, dass es gut ist. Und ja, weiß nicht, und jetzt mein Mitbewohner, der feiert halt das Zeug. Ja. Und dann sehe ich halt, probiere ich Sachen mit ihm aus. Inscription ist schon ziemlich cool von der Aufmachung her. Das ist halt mehr so weniger aufs Gameplay fokussiert an vielen Stellen, sondern tatsächlich auch viel mehr in der Präsentation, was es wiederum sehr cool macht. Ja. Und bist du auch jemand, bist du auch jemand, der so analog auch solche Kartenspiele mal gespielt hat, so Deckbuilding-Games? Analog, also weiß ich, Magic halt. Zum Beispiel, ja. Ja, aber jetzt nicht so viel, war nicht so der Mega-Match. Ne? Aber ein bisschen, ja, hab viel zu viel Geld ausgegeben für was, was ich jetzt eigentlich irgendwie nur rumliegt. Ja, der gute alte Lootbox-Effekt. Ja. Passt doch zum Thema. Passt zum Thema, ja. Passt auf jeden Fall zum Thema. Ich habe meine Games gezählt schon und ich weiß nicht, ob ich irgendwo mich verzählt habe, aber wenn dann nur ganz wenig, wie viele davon ich nicht mal gespielt habe und noch will ich nicht zu viel verraten. Okay, ja, ist klar. Danke. Ja. So, jetzt kommen wir über zu unserem eigentlichen Hauptthema. Und zwar habe ich mir wieder einen tollen Reim ausgedacht. Der Pile of Shame, sammeln und vergammeln oder investieren, um Rabatte nicht zu verlieren. Haha. Es geht heute um den Pile of Shame. Als allererstes hatte ich ja auch schon mit einigen von euch Diskussionen darüber. Deswegen will ich, dass ihr mal erzählt, wie ihr einen Pile of Shame definieren würdet. Wann würde für euch ein Spiel auf den Pile of Shame kommen? Also bei mir. Also ich würde sagen, wenn man sich ein Spiel unterlegt und dann es nicht spielt oder angespielt hat kurz oder aus zeitlichen Gründen nicht mehr weiterspielen kann oder. Ich würde sagen, auch wie viel Zeit man investiert hat, sag ich mal auch. Also wenn ich ein Spiel jetzt irgendwie 5 oder 10 Minuten gespielt habe, dann nie wieder angerührt hat, dann zählt es auch nicht. Hingegen, wenn ich, das muss man halt, glaube ich, am Ende selber wissen, habe ich vorher auch gemerkt, wo ich durch die Liste gegangen bin, meiner Games, wo ich manche Spiele vielleicht sogar auf einer anderen Plattform gespielt habe und mir das nur auf der Switch gekauft habe, weil ich haben wollte. Und ja, je nachdem wird es auch manchmal schwierig, das so zu teilen. Aber ich würde auch sagen, wenn man halt irgendwie, weiß nicht, wenn man schon 3-4 Stunden Spaß mit dem Spiel hat, dann zählt es schon nicht mehr, würde ich sagen. Aber so eben nach kurzer Zeit, so vielleicht sogar irgendwie 10, 20 Minuten unter einer halben Stunde. Ja, wobei, weiß ich nicht. Aber eben nur mal angespielt und dann vergessen sozusagen. Locke, du musst dich da auch mal zu Wort melden. Ab wann findest du, kommt ein Spiel auf den Pile of Shame? Also ich finde, wenn du dir das gekauft hast und wirklich auch nur 1-2 Minütchen da mal reinschaust und das war's. Oder du kaufst es und spielst es erst gar nicht an. Du, genau, da kamen wir nochmal in die Diskussion. Du empfindest, dass ein Spiel erst auf den Pile of Shame kommen sollte, wenn man es gekauft hat. Du sagst, wenn man ein Spiel kostenlos bekommen hat, dann zählt das einfach nicht. Nö, das sehe ich auch so. Warum? Dass das nicht zählt. Weil ich da ja kein Geld für ausgegeben habe. Also auch keine Schande ist. Ich sag mal zum Beispiel jetzt in der Adventszeit von verschiedenen Entwicklern gibt es ja dann immer hier jeden Tag ein kostenloses Spiel oder 3 kostenlose Spiele pro Woche oder irgendwie so. Mhm. Und da gibst du ja kein Geld für aus. Seht ihr das auch so, dass man diesen Teil der Schande, sage ich jetzt mal einfach, darin liegt, dass man Geld investiert hat? Ja, auf jeden Fall. Also sowas wie meine PS Plus Library oder so, das zählt nicht so wirklich, würde ich sagen. Weil ich habe mir nie NBA 2K19 gekauft und das kriegt keine Beachtung, aber ich lösche das jetzt auch nicht oder so aus. Also ich mache es nicht unsichtbar auf meiner. Okay. Ist das auch nicht quasi ungespielt, sondern es existiert halt und wenn man dann doch mal spielen will, dann hat man es halt eingelegt. Aber. Ja, genau. Zähle ich auch nicht dazu. Mo, wie siehst du das? Wie würdest du den Pile of Shame definieren? Mo meldet sich nicht mehr. Mo gerade AFK. Möwe, wie würdest du das denn definieren für dich? Also, Ich verstehe diesen Begriff Pile of Shame auf jeden Fall. Ich weiß auch, wie das zu deuten ist, aber für mich persönlich, aus meiner Wahrnehmung, funktioniert der nicht so richtig. Also mir ist halt eigentlich völlig egal, ob die Spiele jetzt kostenlos sind oder gekauft oder was auch immer. Für mich ist das dann einfach mehr einfach ein Pile of Games, wenn du so willst. Ja, es gibt ja noch den Begriff des Backlogs, der eigentlich, wenn man, das ist eigentlich oft, finde ich, fast ein bisschen treffender auch. Also da würde ich dann nämlich auch nochmal irgendwie theoretisch auch sagen, die kostenlosen Spiele, die man interessant findet sozusagen, die kommen dann eigentlich auch da rein, weil nicht alles, was ich in PS Plus über irgendwelche Umsonstsachen bekomme sozusagen, irgendwie sind ja nicht grundsätzlich uninteressant. Manche Sachen hätte ich mir ja vielleicht auch gekauft oder so. Und dann sind die irgendwie doch auf, ist halt dann die Frage, ob man das dann Pile of Shame nennt, weil, oder eben Backlog oder wie auch immer, weil die sind dann so, wie Möwe gerade gesagt hat, das ist dann wirklich vielleicht eher so eine Art Pile of Game, wo man sagt, ach ja, theoretisch habe ich das für einen ruhigen Moment, für sowas wie, weiß nicht, bei der nächsten Pandemie oder so, kann man, ja. Hat man dann ja. Genug Spiele für Lockdown X. Ja. Und so. Also das sehe ich auch so ähnlich. Und wenn man jetzt zum Beispiel, ne, das ist ja auch das Ding, wenn man jetzt diese Angebotswochen hat, wie zu Black Friday oder zu Neujahr auch, da sind halt eine Masse an Spielen im super low Sale, keine Ahnung, manche Sachen auch wirklich nur, ich weiß nicht, jedes halbe Jahr mal oder so, also nicht so oft. Und dann finde ich das vollkommen legitim, wenn man dann in der Zeit zuschlägt, sich auch ruhig ein paar mehr Games holt, die man jetzt nicht sofort zocken kann. Aber man hat die Games halt günstig geschossen und bei Bedarf zockt man die dann einfach. Ne? Also ich finde diesen Begriff Pile of Shame, den würde ich für mich persönlich eher für Games bezeichnen, die ich gekauft habe, aber die sich als totaler Fehlkauf heraus. Da noch der Begriff ist vielleicht nicht schlecht, aber war letzten Endes Rotzen. Ja, was ich da ganz interessant finde, ist, was der Kürbis auch vorhin angesprochen hatte, war, dass er quasi so eine Art Dark Pattern, so nennen wir das ja hier bei uns in der Linies Community, da auch immer mit irgendwie ein Einfluss drauf haben, dass man da tatsächlich Dinge konsumiert oder überkonsumiert, nenne ich das mal, aber die Spiele an sich dann auch gar nicht braucht. So einen psychologischen Effekt, den es da gibt, das nennt man den Knappheitsprinzip. Und viele laufen da halt in die Gefahr hinein, dass sie dann sehen, okay, ich habe jetzt nur eine gewisse Phase, wo ich ein Spiel jetzt erwerben kann für einen günstigen. Der rationale Verstand aus und dann greift man einfach emotional zu, weil man es nachher nicht bereuen will. Und da finde ich das auch schön, dass wir so eine bunt gemischte Gruppe sind. Bei dir, Möwe, muss man ja auch sagen, dass du auch echt viele Spiele runterspielst. Und genau. Deswegen würde ich auch tatsächlich bei dir das gar nicht so kritisch sehen oder als Pile of Shame sehen, weil die Spiele, die du holst, die spielst du auch intensiv. Dass vielleicht so die Gefahr besteht, dass sie nie gespielt werden, aber man hat dafür Geld ausgegeben. Und da hat der Mo mal drum gebeten, dass wir mal so aufzählen, wie viele Spiele wir denn so haben, die wir noch gar nicht abgespielt haben, wie groß unser Pile of Shame denn so ist, um mal irgendwie so eine Kennzahl zu haben. Also bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich für den Server eine Zeit lang viele Angebote auch gesammelt habe oder auch dargestellt habe. Und deswegen habe ich immer viele gute Spiele im Angebot gesehen und auch selbst oft zugeschlagen. Und am Ende kam ich auf eine Zahl von 52 Spielen, wo ich jetzt aber auch kostenlose Spiele mit reingezählt hatte, die ich tatsächlich nie groß gespielt hatte. Und da sind auch richtige Knaller dabei, wo ich auch noch Bock habe, die zu zocken. Aber dieser Pile of Shame quasi wächst mir über den Kopf. Deswegen habe ich mir irgendwann einen Riegel selbst vorgesetzt. Das war, ich glaube, wann war das, Mitte 2020 oder so, wo ich dann gemerkt habe, das Ganze nimmt wirklich Überhand. Und im Grunde ist es dann mittlerweile auch egal, ob ich jetzt ein Spiel für 30 Euro oder für 10 Euro kaufe. Wenn ich es am Ende nicht spiele, dann sind auch die 10 Euro zu viel. Dann hole ich einfach das, worauf ich gerade Bock habe oder was gerade auch gespielt wird. Und das spiele ich dann halt, egal wie teuer das ist. Weil im Endeffekt die ganzen Spiele anzusammeln. Also ich habe ja schon 52 Spiele quasi im Backlog, die jetzt als nur für 5 Minuten angespielt zählen. Und deswegen macht es da für mich auch irgendwann keinen Sinn mehr. Wie sieht das bei euch aus? Oh je. Bei mir nicht so gut, noch wesentlich schlechter. Ja. Ich habe schon, aber es ist nicht ganz so schlimm, wie ich gedacht habe. Okay, ich glaube, damit kann ich leben, vor allem, weil ich echt viel Zeug eingekauft habe, weil du gesagt hast, vom Preis her. Und auch das mit dem, dass wenn du sagst, dass der Preis irgendwann, jetzt, oder wenn es ein Spiel nicht mehr für den Preis gibt, weil ich kaufe die Spiele physical. Und da ist es ja auch nochmal anders. Da sagen sie den Zeitfenster so, wenn du es dann nicht kaufst, dann kannst du es halt nie wieder kaufen. Genau, da hat man quasi die Knappheit nicht mit der Zeit der Rabattierung, sondern mit der Erhältlichkeit. Überhaupt mit der Produktion, dass man damit eingebunden ist. Das macht es nochmal schwieriger und der Preis ist auch völlig, also ich im Vergleich zu dir habe ich wesentlich mehr Spiele und wahrscheinlich für jedes einzelne wesentlich mehr auch noch gezahlt, leider. Oder das heißt, ja, leider ist schon, kann man schon so sagen. Beispiel die meisten Mai. Normales kostet halt durchschnittlich 30 Euro. Mal 40, manchmal 20. Manche ganz selten kriegst du auch für 10. Aber die will man dann gar nicht mehr unbedingt. Das summiert sich schon, wird dann irgendwann ein teures Hobby, merkt man immer mehr. Mhm. Aber wenn man angefangen hat, dann will man halt auch nicht mehr aufhören. Außer man sagt, okay, ich verkaufe alles, aber dann mache ich halt ein Minusgeschäft, weil ich jetzt zum Beispiel alle aufgemacht oder die allermeisten zumindest. Und ja. Achso, du lässt auch einige auf jeden Fall auch versiegelt. 3, 4 oder 5 oder so. Da, wo ich eine andere Kopie tatsächlich dumpen konnte und dann hatte ich es nochmal und zum Beispiel habe ich verkauft und habe halt noch eine Sealed-Kopie gehabt, die ich mir quasi, das gibt halt bei den Limited Publishern, zum Beispiel bei Special Reserve Games, noch so Versionen, da ist quasi ein Pappkarton, wie bei so alten Spielen drumherum. Das ist halt alles sehr hochwertig gedruckt und pipapo und ich hatte davor nur die normale Version weiterverkauft. Zum Beispiel von dem Spiel Carry On. Das habe ich auch nur mal angespielt. War vielleicht nicht mal eine Stunde und dann und ja, aber ich weiß nicht, ich habe vorher die Zahl schon erwähnt, es sind 134 von wie viel? 226 Spielen. Geht eigentlich noch 56%. Also das zeigt mir einerseits, okay, ich habe ganz gut Sachen gezockt, ja, aber auch eine ganze Menge nicht gezockt. Und wie ist da dein Plan? Willst du das noch runterspielen oder willst du es einfach nur haben? Wie kommt es, dass du da halt noch so viel investiert hast? Einfach aus Spaß, dass ich das Spiel dumpen konnte. Oder halt, um das Spiel zu besitzen. Weil ich, also die meisten, also es gibt schon ein paar Spiele, die habe ich mir einfach gekauft, auch wegen einer kompletten Sammlung. Also das ist schon auch zum Beispiel von Red Art Games. Habe ich mir auch noch ein Spiel dann nachträglich bei eBay gekauft, weil es einfach bei beim Hersteller nicht mehr gab. Und ja, habe mir schon oft auch Spiele im Aftermarket gekauft von Limited Run Games und ein, zwei anderen auch noch. Und ja, gibt durchaus Spiele, die ich wahrscheinlich nie spielen werde, aber die meisten will ich schon irgendwann mal noch anzocken. Also ich habe jederzeit die Möglichkeit, dass ich sie mir installiere und auch mit den Updates, die es gegebenenfalls gibt. Aber ja, wie ihr wisst, ist halt die Zeit auch nur begrenzt und mal schauen, wie viel ich am Ende dann noch von den Spielen durchbekomme. Wenn es davon noch die Hälfte ist, ist es eigentlich gut. Das ist so auf die kurze Sicht, sag ich mal. Ja, mal sehen, ich weiß nicht. ob das so einfach ist zu sagen, wie viel ich davon durchspielen werde. Kaufst du denn noch Spiele? Oder hast du dir jetzt einen Kaufstopp eingelegt? Ich muss leider noch Spiele kaufen. Ja, es gibt halt eben diese ganzen Limited-Geschichten. Da ist halt ein hoher Kaufdrang irgendwie bei mir da. Da kommen jetzt bald eine Menge Schmups dazu. Eins ist schon angekommen. Das habe ich davor auch schon mal gespielt. Bate Moth. Und wie heißt das andere? Da muss ich jetzt kurz spielen. Bate Moth Lunar Edition und Star Hunter DX. Das sind beides, glaube ich, Spiele, die mit Game Maker gemacht wurden. Und ja, das eine habe ich schon mal angezockt und jetzt kam das Physical und muss ich da, glaube ich, mal nochmal reinspielen. Bin nur leider nicht so gut, habe ich gemerkt. Würdest du die Spiele auch kaufen, wenn sie nicht limitiert wären? Manche davon nicht, ja. Aber ja, doch, kommt drauf. Es kommt halt immer drauf an, aufs Spiel, aber die, wie gesagt, ich habe mir ein paar gekauft, einfach nur um die komplette Collection zu haben. Und ja, es gibt schon Ausnahmen, aber das meiste würde ich auch trotzdem kaufen, ja. Wobei, schwierig zu sagen. Nationale Entscheidungen da auch. Ja, klar, ich bin da auch nicht vorgeschützt. Kürbis, wie sieht's denn bei dir aus? Ja, ja, ich glaube, das, was Fizzer gerade meinte mit der Kaufdrang, das ist oft so ein Ding irgendwie. Also ich habe bei Deko Deals mal meine Collection durchgeguckt. Also ich habe 132 Spiele auf der Switch, was, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig wild ist. Und aber davon hatte ich jetzt 38, würde ich auf meinen erweiterten Backlog setzen, auf meinen erweiterten Pile of Shame, wenn man so will. Und die habe ich aber wiederum auch wieder, würde ich die in so verschiedene Kategorien unterteilen. Also ich habe da jetzt Spiele drin, die ich wirklich, wirklich unter einer Stunde maximal angezockt habe, würde ich sagen, drin. Oder Sachen, die ich noch gar nicht gespielt habe. Und so. Das sind 9 Spiele. Ich habe das durchgezählt. Dann habe ich 8 Spiele, wo ich sage, die bekommen noch mal eine zweite Chance. Bei den 9 Spielen war gerade kurz die Verbindung weg. Ich habe 9 Spiele, wo ich sage, das waren Fehlkäufe. Die zocke ich gar nicht mehr. Okay. Was ist da zum Beispiel drin? Zum Beispiel Bastion oder Mario & Rabbids Kingdom Battle oder Project Starship X, so Sachen, wo ich sage, das sind jetzt nicht unbedingt schlechte Spiele oder so, aber so Spiele, mit denen ich jetzt nicht allzu viel anfangen kann. Bastion ist witzigerweise auch bei mir auf dem Pile of Shame. Das gab es günstig fürs 1 € oder so. Da habe ich einfach mal zugegriffen, aber ich habe es nie gestartet. Da hätte ich mir noch was sagen können. Tatsächlich, finde ich, aber ich habe es früher auf dem Computer gespielt. Switch hätte ich es vermutlich, wenn es Physical gäbe, weil die anderen beiden Spiele, die sie gemacht haben, habe ich auch. Transistor will ich mir auch noch holen. Aber. Ja, Transistor ist in meiner muss ich unbedingt noch spielen Pile of Shame Sparte. Ja. Transistor ist bei mir auch auf dem Pile of Shame. Ja, das nicht. Das muss ich mir, wie gesagt, erstmal noch kaufen. Ja, aber die tun jetzt beide nicht weh. Games Physical. Ja, ich bin halt so ein Riesenfan von Hades, irgendwie wie die halbe Menschheit, und insofern finde ich jetzt auch gar nicht wild, irgendwie deren vorhergehende Titel irgendwie mal gekauft zu haben, allein schon, weil das Studio total cool ist. Auch da habe ich ja die Noclip-Doku zugesehen, sausympathisches Studio, von daher. Und Bastion ist ja auch kein Schrott oder so, das ist einfach nur nicht mein Ding, also ich kam einfach nicht rein. Oder, genau, und was... Und bei den muss ich unbedingt noch spielen. Stapel sind bei mir wirklich 10 Spiele drin. Da ist dann sowas wie Völga oder so drin, wo ich, wie gesagt, denke, da brauche ich mal einen ruhigen Moment für. Aber das finde ich jetzt dann auch gar nicht so wild, weil die weiß ich, die werde ich auf jeden Fall noch mal spielen. Du hast Völga? Ich habe Völga, hab's aber noch nie angehabt. Okay, dann kann ich jetzt schon mal sagen, du brauchst dafür nicht einen ruhigen Moment, sondern einen nervenstarken Moment. Okay. Alles klar. Und dann habe ich noch 7 Spiele auf meinem Ich habe keine Ahnung, warum ich das gekauft habe, Stapel. Das waren wahrscheinlich so Momente, wo ich irgendwie, manchmal ist man ja so ein spätkapitalistischer Superidiot und ist irgendwie nur so, okay, das ist irgendwie billig, das kaufe ich mir, das sieht cool aus und dann, keine Ahnung. Vielleicht cool. Also ich habe, da ist dann sowas drin wie Kiro Blaster, sah cool aus, keine Ahnung, warum ich das gekauft habe, ad hoc. Biolab Wars, so Zeug, oder Crypt of the Necrodance habe ich mal gekauft. Oh, das habe ich nicht gespielt. Ja, ist das cool? Ja, das ist sehr spaßig. Ja, wunderbar. Dann, aber genau, aber ich wüsste jetzt ad hoc nicht mehr, warum ich das jetzt gekauft habe. Keine Ahnung. Weil es so außergewöhnlich ist. Ja, ja, wahrscheinlich, genau, aber kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber das ist halt so dieses Ding. Ich finde, manchmal ist man so impulsiv. Ich habe da auch, das ist vielleicht eher so erweiterter Pile of Shame, wenn man so will. Ich habe so ein, also ich bin Gott sei Dank kein Sammler, das könnte ich mir auch gar nicht leisten, aber ich habe so einen leisen Komplettierungsdrang, was mich total anfällig für so DLC-Kram macht. Also, und das grenzt bei mir teilweise in so ein Pile of Shame. Zum Beispiel, ich habe den, zum Beispiel sowas wie Fire Emblem, habe ich den DLC gekauft, obwohl ich eigentlich schon bei der Main-Kampagne, die ich zwar gerne gespielt habe, aber so bemerkt habe, wenn ich damit durch bin, rühre ich das nie mehr an. Aber es tut mir irgendwie weh, dass das Spiel so incomplete ist. Und dann kaufe ich den DLC, den ich nicht benutze. So. Und ja, das ist bei mir dann öfter so der Fall. Ja, so ein Pile of DLC-Shame könnte man ja auch noch noch erwähnen. Da habe ich zum Beispiel das DLC von Zelda Breath of the Wild aber noch nie gespielt. Alle sagen mir, wie gut das ist, aber ich habe so viele Spiele, da weiß ich manchmal gar nicht, warum soll ich jetzt erst anfangen mit dem DLC? Ja. Und es ist ja jetzt auch nicht so, als wäre Breath of the Wild so ein wahnsinnig knappes Spiel. Ja, also ich habe da auch schon 120 Stunden drin versenkt. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, das ist so toll, ich will das noch weiterspielen. Aber ich habe es nicht getan. Aber das ist ja vielleicht ein schöner Moment. Irgendwann hast du mal wieder einen Jeeper auf die Welt und dann kann man den DLC anschmeißen. Das ist doch schön. Dann hole ich meine Switch 2 raus und dann bemerke ich, dieses Spiel ist gerade nicht rückwärtskompatibel oder ich kann es als Download. Nee, Quatsch, ich habe das ja als Steckkarte. Egal, ich kann das DLC darauf nicht starten. Da gibt es ja noch so mehrere Struggle-Momente, die man da haben kann. Plötzlich driftet mein Joy-Con oder so. Also ich hoffe ja, dass meine Switch so lange lebt, dass ich überhaupt die ganzen Spiele noch runterspielen kann. Oder ich hoffe auch, dass ich die Spiele auch auf der nächsten Generation weiterspielen kann. Das ist dann für mich auch nochmal eine große Frage, wo man investiert. Eine spannende Sache. Ja. Also da bin ich halt euch vorgesorgt. Und man kann das Ganze ja, wenn man möchte, auch alles digitalisieren. Oder halt selber, wenn du halt deine Switch modifizierst, halt eben. Ja, ich habe jetzt alles die OLED. Total speichern und damit geht es auch nicht verloren. Das mache ich halt mit allen meinen physischen Games. Kann ich auch die Updates runterladen und so. Das ist schon ganz fein. Ja, das macht halt irgendwo auch Sinn. Ich habe jetzt halt so ein Backlog. Aber ich kann für mich nicht hundertprozentig gewährleisten, dass ich das auch tatsächlich immer parat haben werde. Nintendo hat ja nie eine offizielle Aussage getätigt, dass die nächste Generation überhaupt die Spiele abspielbar macht. Dann steht jetzt noch die Frage im Raum, sind die Download-Spiele abspielbar oder nur die Steckkarten? Keine Ahnung, das weiß oder ich nicht. Oder nur die Download-Spiele, ja, das ist. Oder nur das, ja. Da wäre es bei mir sogar ein bisschen besser, weil ich ja fast nur Indies habe. Und die gibt es ja entweder als Limited Run oder nur als Download-Spiel. Aber das wäre ja so eine der wichtigsten Punkte tatsächlich, würde ich sagen, was diese ganze Backlog-Pile of Shame-Sache angeht, weil weil tatsächlich mittlerweile sieht so eine Switch-Library wirklich teilweise aus wie eine Steam-Library. Also dadurch, dass so viele Indie-Titel irgendwie da dafür rausgebracht werden, wie noch für keine andere Nintendo-Konsole gefühlt. Also ist das nochmal eine ganz andere Kiste, weil wenn ich jetzt wenn ich an die Switch denke, dann denke ich gar nicht in erster Linie tatsächlich an die großen Nintendo-Titel. Also bis zu einem gewissen Grad natürlich schon. Also bis zu einem gewissen Grad natürlich schon, aber ja, aber die meisten Spiele sind einfach wirklich Indie-Games oder kleinere Titel. Und der einzige große Titel, der auf meinem Pile of Shame tatsächlich drauf liegt, ist Tropical Freeze. Das habe ich einfach noch. Bei mir auch, ja. Das ist sicher ein tolles Spiel, habe ich einfach nur noch nie gespielt. Locke, ja. Hast du Tropical Freeze viel gespielt? Ich habe das schon einige Male gespielt, aber da gehört noch eine Hintergrundinformation zu. Denn ich finde, die Spiele, die die Freundin haben wollte, die ich aber gar nicht haben wollte, die gehören nicht auf den Pile of Shame. Das ist Kategorie 4. Genau. Dazu gehört dann auch Spyro. Ah, stimmt, Spyro, das hast du auch noch, ja. Physical oder digital? Digital alles. Okay, immerhin, da hätte die Physical nämlich eh nicht gelohnt. Ach krass, warum? Weil da nur das erste, glaube ich, drauf ist. Ein ziemlich krass, okay. So wie bei Bayonetta, wo man einspielt. Ja, Bayonetta hat ja auch in Japan, haben die ja eine Physical-Version bekommen, aber hier halt nicht die Gauner. Ja, das habe ich auch hier. Das war ja, das zweite habe ich auch da. Das habe ich mir dann mal gekauft noch für relativ wenig Geld von irgendeinem Mädel. Das fand ich ganz cool. Die hat mir dann noch so eine Bayonetta gezeichnet und reingelegt irgendwo bei eBay Kleinanzeigen. Ah, süß. War das Spiel relativ billig. Fand ich ganz cool. Ja, Bayonetta 2 war auch das erste Spiel, was ich auf meine Liste aufgeschrieben habe. Wenn ich an mein Pile of Shame denke, dann ist das das erste Spiel, aber das ist dann Kategorie 1, will ich gar nicht spielen. Okay, das ist gut. Spiel ist hervorragend, beide Teile eben. Ja, ja, ich bin da, ich schwimme da gegen den Strom. Ich bin einer der wenigen, die das nicht gut finden. Ja, ja, passiert. Genau. Also auch mein Pile of Shame ist Mega Man X Legacy Collection 2. Okay, wie findest du das? Ich hatte Mega Man X bis Mega Man X4 gespielt und auf der Collection sind jetzt X5 bis X8 drauf, die Spiele. Und schon bei X5, das hatte ich dann angespielt, finde ich so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich hatte bisher jetzt nicht die Zeit gefunden, das einfach weiterzuspielen. Weil ich auch halt einfach mit Xenoblade und Genshin einfach genug Zeit investiere, wo ich einfach keine andere Zeit noch übrig habe für das Spiel. Ja, wie ist das denn eigentlich für dich? Du holst ja oder du spielst gerne Spiele, wo man so einen Supergrind machen muss. Wie oft kaufst du denn generell Spiele? Ich glaube, relativ selten, oder? Genau, ich hole mir nicht so viele Spiele, aber irgendwann ist es bei mir dann auch der Punkt, ich hatte mir dann vor Jahren mal Final Fantasy VII geholt oder Tales of Cestiria, dass ich dann einfach irgendwann nach 20, 30 Spielstunden auch einfach das Spiel gar nicht mehr weiter. Spiele wie Marvel Lego Super Heroes habe ich auch den ersten und den zweiten Teil gespielt oder von Harry Potter, wo ich dann einfach irgendwann die Lust daran verloren habe, alles einzusammeln, was es dann einzusammeln gibt von 200 goldenen Lego-Steinen oder was auch immer. Ja. Ja, das ist da falle ich auch immer manchmal in dieses Muster, dass ich dann anfange, alles sammeln zu wollen und dann komme ich dann schnell in die Frustration, wenn ich dann alles Mögliche absuchen muss, weil ich ja noch den letzten goldenen Stein will. Deswegen muss ich mich da immer ein bisschen selbst verschützen, damit mir das Spiel nicht mies gemacht wird dadurch. Das Completion ist. Und da würde ich auch niemals sagen, dass die Spiele schlecht sind oder mir nicht gefallen haben, aber einfach irgendwann ist dann die Lust an dem Spiel weg, wenn du dann noch irgendwie den 50. Stein suchen musst oder sonstige Sachen. Ja, ich finde, die ganzen Lego-Spiele sind da zudem auch noch, haben die noch das Problem, dass diese Spielelemente, die du drin hast, oft repetitiv sind von Franchise zu Franchise. Also wenn du jetzt Lego Harry Potter gespielt hast, dann kennst du eigentlich viele Spielmechaniken, die jetzt wahrscheinlich auch in Marvel vorkommen. Und ja, ich habe mal Star Wars, Lego Star Wars gespielt. Dann ist mir aufgefallen, da sind auch ganz viele Mechaniken drin, die jetzt auch bei Harry Potter vorkamen. Ja, das wiederholt sich, nur das Franchise, die Skins sind dann am Ende nur anders. Und dann kann so ein Spiel auch schnell auf dem Pile of Shame landen. Ja, was ich sonst noch mir geholt habe, ist Pokémon Snap. Bin ich aber auch erst an einer zweiten Welt. Das habe ich dann auch irgendwann liegen lassen. Dann noch Yooka-Laylee. Aber Pokémon Snap ist eigentlich auch ein gutes Spiel. Also ich hatte damit viel Spaß. Ja, also das sind gute Spiele, aber irgendwann habe ich dann einfach nicht mehr weitergespielt, weil ich dann wieder andere Spiele hatte, die ich dann interessanter einfach fand. Mhm. Ja, gut. Kommt sehr oft vor bei mir auch. Und denke mir, ah ja, cool, oh, vergessen und dann nicht mehr. Also ich denke mal, dass ich die irgendwann nochmal anfangen werde vielleicht, aber... Also wenn man Pokémon mag, funktioniert, also ich habe es auch so viel mit meiner Freundin gespielt, das ist super, weil du halt auch einfach, selbst wenn du zu zweit bist, viel siehst, ohne dass du selber spielst und so, ist ein klasse Spiel. Habe ich ja. Aber ich finde Spiele, wo du da schon ein paar Stunden investiert hast, das würde ich da gar nicht mehr zum Pile of Shame zählen. Weil man hat tatsächlich, also bei mir ist es so, auch Spiele, die man wirklich nur mal gestartet hat und das war's. Ja. Oder gar nicht angemacht hat. Richtig. Da ist zum Beispiel, ich habe zum Beispiel ein Spiel sehr günstig geschossen, Two Point Hospital. Ich habe als Kind total gerne Them Hospital gespielt. Da habe ich mir gedacht, mega cool, aber immer auf meine Favoritenliste. Aber ich habe es bis heute nicht angehabt. Ich habe die Steckkarte für hier. Du hast ja sogar auf Karte. Ja, genau. Das. War halt, für einen Zehner hast du es bekommen. Habe ich zugeschlagen, aber nicht angemacht. Also welches Spiel war Darksiders 3 auf der PlayStation. Und da habe ich mich mega gefreut, weil ich Darksiders 1 und Darksiders 2 mega gefeiert habe. Aber Darksiders 3 wurde dann damals von der Kritik auch schlecht geredet und so weiter. Und bisher bin ich nicht einmal dazu gekommen, überhaupt das Spiel zu spielen. Ja, man darf sich da nicht von außen sich das Spiel malig machen lassen. Vor allem, wenn man es eh schon da hat, ne? Da muss man ein bisschen... Ja. Drauf achten. Und dann noch kostenlos, ne? Zum Beispiel, wenn ich da jetzt nur auf Reviews achten würde, hier ein Spiel, wo ich super viel Spielzeit drin habe, ist zum Beispiel Rival Megagun. Wenn ich da mal auf Metacritic. Aber da muss man manchmal vorsichtig sein. Also da, mittlerweile bin ich da auch übergegangen, dass ich mir. Ich gucke nur, was ihr so sagt über die Spiele, die ihr euch geholt habt, was für einen Eindruck ihr da gehabt habt. Der Möwe ist da auch für mich immer ein wichtiger Faktor. Wenn der begeistert vom Spiel ist, ist es meistens für mich auch mal ein Knaller. Ja, und da fahre ich auch mal richtig gut. Und der Möwe hat jetzt auch wieder Spiele aufgezählt. Da stand ein Metacritic 60, 70. Aber das sind trotzdem Wahnsinnsspiele. Ich finde, das deckt sich irgendwie mittlerweile nicht mehr so. Oder? Ja, das hat auch oft nur eine einzige Meinung, die dann genau. Irgendwie... bekannt ist und dann. Neben diesem Knappheitsprinzip, dass Spiele gerade im Angebot sind, haben mich gerade auch Reviews dazu getrieben, Investitionen zu machen zu Spielen, die ich am Ende vielleicht auch gar nicht haben wollte. Wollte ich auch noch sagen. Also, finde ich jetzt tatsächlich auch spannend. Ja, das haben die tatsächlich gar nicht. Auch wenig irgendwelche Gameplay-Trailer. Ich schaue halt oft nur Bilder, wobei doch Gameplay-Trailer schon, was ich nicht anschaue, ist Reviews und sowas. Ich gucke mir die Spiele meistens halt einfach selber an. Ja. Und entscheide dann, ob ich die kaufe oder nicht. Nee, wegen dem Punkt hier von wegen über andere Accounts auch spielen. Also das ist natürlich eine Funktion, da kann man seinen Backlog ein bisschen bekämpfen auch irgendwo, wenn man sich halt abspricht, wer kauft sich was, ne? Also ist ja beim Flux jetzt auch der Fall. Er hat sich jetzt hier Wept geholt. Das hätte ich mir auf jeden Fall auch geholt. Ja. Brauche ich mir jetzt aber nicht kaufen, weil kann ich einfach bei seinen Accounts zocken und fertig, ne? Ja, spiel das unbedingt. Ja. Das ist auch stimmt, eine sehr coole Funktion. Das gibt es über PlayStation auch. Ich weiß nicht, ob es das bei Xbox gibt. Braucht man wahrscheinlich dann Game Pass nicht mehr. Ja, bei der Xbox weiß ich nicht. Aber ich glaube, bei der PlayStation ist das sogar so komfortabel. Spiele gleichzeitig spielen kannst und dann auch miteinander online und alles. Genau, nur einer von den beiden Accounts muss zwingend online sein. Der hat das verifiziert und der andere hat das quasi so eine Art Konsolenlizenz. Genau, und das ist schon ziemlich, ziemlich cool, was sie da gemacht haben. Im Handel ist sowas Ähnliches mittlerweile auch, aber nicht gleichzeitig. Das ist schon ganz cool, wo wir heute sind. Aber am Ende weiß man halt nicht, wie lange es die Services gibt. Das stimmt wohl, no. Haben wir noch gar nichts von Moser im Pile of Shame gehört, den hätte ich ja gerne noch gehört. Ja, der ist irgendwie raus. Von denen hören wir, glaube ich, nichts mehr. Er ist da, aber auch irgendwie nicht da. Er ist stiller Teilhaber. Grauzone. Ja. Ja, der hatte ja vorhin, bevor wir losgelegt haben, auch kurz mal Mikrofonprobleme. Vielleicht haben die sich ja verhärtet oder so. Ja, ich hab mir mal kurz eine Nachricht geschickt, aber da kommt nichts mehr zurück. Der ist in Schockstarre. Wahrscheinlich, weil ich ihn hier meine 52 Spiele genannt habe. Hat er sich gedacht, ne, mit den Jungs, da will ich nichts mehr zu tun haben. So viele Spiele. Also ich habe ja auch mal grob durchgezählt. Also wenn ich jetzt kostenlose Spiele jetzt auch noch mit dabei zählen würde, wäre ich, glaube ich, auch so bei 35 Spiele ungefähr, 35 bis 40 Spiele. Von digitalen Spielen habe ich insgesamt, glaube ich, 160. Ja, genau. Das muss man auch beachten. Du hast unglaublich viel. Da muss man das auch irgendwie mit einem persönlich ausmachen, wie viel man am Ende auch spielt. Und danach mit dem Account-Sharing zum Beispiel. Normalerweise bräuchte ich nie wieder was kaufen. Mittlerweile mache ich das auch so, ich kaufe nichts mehr, außer es ist ein, also ich kann nicht anders wie bei Webbed, weil es so cool ist. Oder dann kommt ein cooler neuer Scheiß raus und dann muss man einfach wieder muss kaufen. Man, ja, es kommt. Es wurde auch schon Gibbon angeteasert. Das ist auch, da spielt man so einen Affen und da muss man sich von Liane zu Liane schwingen und die Musik und das Spiel und der Look, der ist einfach so unfassbar cool, dass ich weiß nicht, ob ich mich da zurückhalten kann. Aber normalerweise habe ich genug Spiele. Genau, da wollte ich auch noch sagen, das ist natürlich auch so ein Rhythmus, in den man reinkommen kann. Das mache ich auch ganz gerne, wie jetzt bei Gibbon meinetwegen. Wenn das jetzt neu rauskommt, dann packe ich mir das klar direkt auf die Wunschliste und warte echt, bis das im Sale ist. Das dauert dann oft bei neueren Sachen eine ganze Zeit lang. Und da hast du dann natürlich echt Zeit, erstmal wieder was wegzuzocken, was vorher schon irgendwann im Sale war. Ne? Ja, das ist so der Zauber des höheren Alters. So, ich weiß noch, früher so im Jugendalter war das echt so, dass man so Release-Termine von Dingen irgendwie so wahnsinnig im Kopf hatte, so da kommt der Kinofilm raus, da kommt das Album raus und so, und das war so, man hat so auf diese Tage so hingefiebert und mittlerweile ist es eher so, cool, das kommt irgendwann in den Status der Existenz und dann kann ich das irgendwann konsumieren, aber wann ist eigentlich egal, es ist dann da, genau. Das ist super. Ich mache einfach die Menge an Spielen oder generell an Medien aus, die wir haben. Genau. Du möchtest einfach sofort alles zur Verfügung. Das ist auch also, das, was ich mit den also, du merkst, so diese alten Spiele früher, halt, wenn du dich zurückerinnerst, den sprichst du auch, glaube ich, zum Teil wesentlich mehr. Mehr Wertspiele, die eigentlich kacke sind. Das ist wunderlich gut. Und, aber trotzdem waren das halt früher manche Spiele, wo man halt jetzt nicht unbedingt 50 hatte, sondern vielleicht eher so maximal 10, wenn es hochkommt. Und ja, ja, das ist der Punkt. Ich hatte eine NES früher als Kind und wir hatten halt, jetzt grob geschätzt, mehr als 5 Spiele hatten wir nicht. Das war's. Genau. Ja, ich hatte 5 NES-Spiele und trotzdem habe ich große, tolle Erinnerungen an meine NES, aber. Ja, ja damals, also meine erste Konsole, wo ich auch Spiele vorgeholt habe, war auch die Super Nintendo und da hat aber das Spiel schon 120 Mark gekostet. Also das war ja schon saftige Preise damals. Wollte ich gerade mal sagen, da war so ein Pile of Shame überhaupt nicht denkbar. Ne? Also wenn man ein Spiel hatte, was einem jetzt nicht mehr gefallen hat oder sonst was, da hat man geguckt, hat man halt verkloppt oder tauscht. Ne? Ja, angefangen hat das damals, also als Kind hatte ich das auch, dass ich auf so Releases so gewartet habe. weil man halt nicht so viele Medien hatte zum Konsumieren, auf jeden Fall. Ne? Man hatte, das war ein knappes Gut und man hatte viel Zeit. Ne? Man konnte viel konsumieren. Und aber angefangen mit so einem Pile of Shame hat's am PC damals, wo auf den Schulhofen ja die ganzen Raubkopien herumgereicht wurden. Und da gab es damals auch Spielesammlungen. Die nannten die damals immer so Games-CDs. Da waren immer 10 Vollpreistitel auf einer CD drauf. Und die hast du gesammelt in irgendwann deine 30, 40 Spiele. Aber ich erinnere mich auch mit der Raubkopiererei. Bei meinem Vater war das damals so. Der hat auch einen Amiga 500 gehabt. Und da hat's ja auch, da wurde auch sehr, sehr viel mit kopiert. Wir hatten bei uns und Eck so ein Game-Club. Ich nenne es jetzt mal mit Gänsefüßchen, könnt ihr jetzt nicht sehen. Und da hat sich, da hat man halt für den Clubbeitrag, haben die sich Vollpreistitel geholt und dann wurden die einfach reihum rumgereicht und die haben sich dann kopiert. Und dann hatten wir damals auch 500 Spiele oder so. Wir hatten kistenweise mit Raubkopien. Und da hat es halt bei mir auch angefangen mit diesem Pile of Shame, weil ich bin ja quasi damit groß geworden. Das war viel zu viel. Vor allem nicht bezahlt, deswegen dann zählen sie nicht. Ja, ja, das zählt ja gar nicht. Hat ja keiner bezahlt. Doch, außer diese Club. Insgesamt. Einmal wurde der Pro-Titel schon bezahlt. Ja. Genau, irgendwie 8% oder 15% davon hat man dann gezahlt. Also bei mir war das früher so, dass ich in der Nähe so einen Laden hatte, wo ich mir die neuesten Spiele immer ausleihen konnte. Und, das ist auch immer gut. Du meinst eine Videothek? Ja, also, ja, nee, das war eine Videothek, aber nur für Spiele, richtig. Ne? Also da gab es dann PlayStation, Xbox gab es da, glaube ich, auch schon. Ich bin mir nicht sicher. Und die hatten da 2-3 Abteilungen oder Nintendo oder was auch immer. Und ich war dann auch immer so eine halbe Stunde in den Laden und habe dann einfach die Covers da studiert und geguckt, da was kann man da alles machen und so vor. Und man konnte auch da Spiele anspielen. Und ich habe dann einfach die Spiele, die mir gefallen haben, dann für ein paar Tage eben rausgeliehen. Und die Spiele, die dann so ein Final Fantasy oder so, habe ich mir dann erst gekauft, wenn ich auch wusste, oh, das spielt sich gut und so weiter. Also, das war eigentlich auch ganz gut. Ja, die gute alte genau. Da hat man sich dann auch erstmal Spiele angeschaut, ausprobiert und dann auch überlegt, wo man sich das kauft, ja. Aber da hat sich nicht so ein Pile of Shame entwickelt. Locke, du hast auf jeden Fall ganz groß im Discord behauptet, du hast überhaupt kein Pile of Shame. Wie kommt es dazu? Ich habe kein Geld. So ist das. Und ich habe mir dann zur Aufgabe gemacht, weil ich das nicht glauben kann, dass du doch bestimmt irgendwo Spiele hast, die man zum Pile of Shame zählen könnte. Was ist zum Beispiel mit Cat Tales? Hast du das gespielt? Ja, natürlich habe ich das gespielt. Ich habe auch schon gegen eine andere Katzengang gekämpft. Ja, echt? Machst du Spaß? Ja, sicher. Mana Spark? Ich glaube, das war ein kostenloses. Ja, das kann gut sein. Macht aber Spaß, das habe ich durchgespielt. Aber ich habe das auch schon gespielt. Super Bomberman Air. Habe ich gar nicht. Doch, das hast du. Digital. Sicher? Ja, kann ich mir runterladen bei dir. Ich habe es auf jeden Fall schon gespielt. Ja, super. Wir haben das sogar zusammen gespielt öfters. Ja, aber online. Haben wir? Sehr gut, habe ich richtig gemacht. Zombies Ate My Neighbors. Doch. Wie lange hast du das gespielt? Ich bin zwar nicht mehr, keine Ahnung, 1,5 Stunden, 2. Auf jeden Fall, es kam einem cooler vor früher. Ja, das ist so ein Titel. Ist nicht mehr so toll. Was man früher mehr in Erinnerung hatte. Aber man muss auch sagen, dass Disney da echt alles ausmeldet, ne? Also die releasen ja die Spiele, ohne wirklich irgendwas daran zu machen. Einfach 1:1, wie sie früher waren. Ich wollte gerade fragen, ist das schlecht gealtert oder was? Ich hab's halt besser in Erinnerung. Welches? Entschuldigung. Zombies Ate My Neighbors. Ja, aber da könnte ich auch dazu was sagen. Es gibt ROM-Hacks für den Super Nintendo beispielsweise, die man applyen kann, um das Spiel halt wesentlich noch zu verbessern, zu vereinfachen, angenehmer spielen zu lassen. Die Mega Drive gibt noch Save Games und so. Aber ja, das Spiel, das ist ja oft so, wenn du die in Erinnerung hast und dann spielst du sie und dann bist du manchmal richtig enttäuscht. Ja. Ja, also bei manchen Games kenne ich das ja. Ich habe ja in den Emulatoren von der Switch da auch schon ein bisschen rumgespielt, auch einiges. Und wenn du dann die alten NES-Games teilweise ist das gruselig, wenn du da ein paar Sachen anmachst, hier das Starwing oder was, diese Polygonhülle. Das kann man sich heutzutage überhaupt nicht mehr geben. Aber diese ganzen Pixel-Geschichten, die sind eigentlich ganz gut noch spielbar. Deswegen hätte ich jetzt nicht gedacht, dass hier Zombie Ate My Neighbors jetzt irgendwie nicht so gut ist. Ja, also ich glaube, man muss manchmal vielleicht auch ein bisschen reinkommen. Was ich zum Beispiel für den Super Nintendo völlig overrated finde, ist Disney's The Lion King oder König der Löwen zu Deutsch. Das Spiel ist schrecklich, meiner Ansicht nach. Kollisionsabfrage ist einfach nur kaputt und macht das Spiel stellenweise unspielbar. Ja, dann spielt viel Emotionalität da wieder mit rein, dann zieht man darin und macht man es aber nur 5 Minuten an oder überhaupt nicht, weil es am Ende halt schlecht ist, ne? Ja. Nee, ich mach's damals, wobei doch, da war ich König der Löwen-Fan, da musste ich das mögen. ja, das ist auch für die Switch zusammen mit Aladdin. Lustigerweise, die Mega Drive-Version ist da dabei. Die ist wiederum sehr gut. Also wenn irgendwer mal dieses Spiel günstig bekommt, das Doppelpack oder ich weiß nicht, ob es im E-Shop einzeln gibt, Mega Drive Aladdin ist schon sehr klasse. Das kann man schon spielen. Aladdin habe ich gerne gezockt früher auch. Mhm. Aladdin? Ja. Auf dem SNES oder Mega Drive? Ja. Nee, auf dem Super Nintendo habe ich das noch gespielt. Das ist ja ein bisschen anderes das Spiel, aber ist auch sehr gut. Ja, ich kenne auch nur die Super Nintendo Version. Da gab es dieses tolle Level, wo man gegen die Schlange kämpfen musste, ne? Das war so ein Autoscroll-Level, glaube ich. Das war ziemlich gut. Ja. Also ich habe es nur noch so halb im Kopf. Ich hatte keinen Super Nintendo, nur mein Nachbar, aber das fand ich gut, auch das Spiel. Ja, ich weiß noch, dass es nicht ganz leicht war, auch irgendwie in Erinnerung. Also ich habe es auch schon ewig nicht mehr in der Hand gehabt. Aber da wäre man dann auch wieder ein bisschen beim Thema, was mir gerade einfällt. Ich habe auch viele Spiele, die ich noch spielen möchte, die auf klassischen Konsolen sind. Also sozusagen Retro-Konsolen, da habe ich ja auch eine Menge Spiele, die ich eigentlich noch nachholen will, die gehören da eigentlich auch irgendwie noch dazu. Und dann komme ich irgendwann ins Unendliche, wenn ich alle Spiele wirklich spielen will. Ja, ich habe das auch. Ich habe mir jetzt von Locke seine alte Wii organisiert und das ist noch die mit dem GameCube-Slot. Und da habe ich mir auch gedacht, dass ich da einige GameCube-Spiele drauf mal nachholen könnte, ja. Weil der Möwe hat auch noch eine riesige GameCube-Bibliothek zu Hause. Also groß auch nicht, aber schon ein bisschen. Aber die guten. Ja, die guten. Die guten hast du. Genau, und darauf habe ich ein bisschen gehofft, aber ja, ich bin so gesättigt mit der Switch an Spielen, dass die Wii immer noch im Schrank steht. Die habe ich noch gar nicht ausgepackt. Ja, ich muss dazu auch was Peinliches sagen. Ich habe eine Wii damals gekauft, als die rauskam zu Release. Also ich habe auch eine Wii mit GameCube-Slot und ich habe diesen GameCube-Slot original noch nie benutzt. Wahrscheinlich. Ja, die Wii ist ja eigentlich einfach nur ein GameCube, ne? Ja, total. Das ist auch total doof. Allerdings fällt die Wii auch und fällt bei mir in diese dunkle Phase, in der ich eigentlich nicht gezockt habe, so gar nicht eigentlich. Und die Wii war, hatte ich eher so für meine WG damals gekauft. Das heißt, das möge man mir verzeihen. Ich habe wirklich einfach, das war mir einfach alles scheißegal damals. Ich dachte, ja cool, wir können irgendwie abends bowlen und irgendwie Bierchen trinken dabei und so ist es auch geschehen. Und für mehr hat sie mich eigentlich auch gar nicht interessiert. Wobei ich Super Mario Galaxy schon sehr toll fand. Das habe ich bis heute noch nicht gespielt. Wii war bei mir auch so eine dunkle Gaming-Phase. Da ging es mir, glaube ich, ähnlich wie dir. Gab's da welche Konsolen waren da parallel drauf? Wie? PlayStation 3, Xbox 360. Ja. Ja, PlayStation 3 habe ich, wobei ich sehr spät dann noch bin ich eingestiegen und habe eigentlich noch viele coole Spiele mitgenommen. Ja, dann ist es bei mir auch ein schwarzer Fleck. Wii habe ich eigentlich auch nur zockt. Ich selbst hatte eigentlich nie eine gehabt. Und PS3 und Xbox 360 habe ich damals auch nicht gespielt. Erst später im Studium habe ich mir eine Xbox 360 geholt, wo ich dann so GTA 5 und so drauf gespielt habe. Aber da hatte ich auch noch nicht wirklich so ein Pile of Shame. Da hatte ich auch nur 3-4 Spiele für. Ja, FIFA 11, FIFA 12, FIFA 13. Nee, also natürlich NBA 2K natürlich. Ne, das okay. Ist ja mein geheimes Laster. Bei dem Spiel verbrenne ich immer gerne 100 Stunden drauf oder mehr. Tatsächlich GTA 5 habe ich drauf viel gespielt. Ja. War auch wirklich ein Wunder, wie das auf den Konsolen damals noch aussah. Ja. Ja, das war krass. Also die sehen immer noch gut aus, wenn du die da drauf abspielst. Ja. Ja, war echt ein klassisches Spiel. Heutzutage Spiele, die kleiner sind, schlechter. Ja. Switch TM. Ja, die haben da alles, man hat es doch gemerkt, die haben da alles aus der Konsole rausgeholt, was ging. Ja. Und ich war auch eine der wenigen, die tatsächlich die Konsole nur offline gespielt haben. Ich habe die gar nicht online benutzt. Und GTA 5 online habe ich bis heute nicht einmal angehabt. So. Und davon lebt das Spiel ja mittlerweile. Oh ja. Alles klar. Mit GTA 5, denke ich, haben wir jetzt einen Schlusspunkt für unser Podcast gefunden. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und bedanke mich, dass ihr mitgemacht habt. Bis dann. Ciao. Danke. Ciao. Bis demnächst. So, jetzt muss ich noch irgendwie die Aufnahme stoppen. Und ich darf nicht vergessen, das rauszuschneiden. Schneid es raus. Hat Moma geantwortet? Nee, ich habe ihn zwischenzeitlich mal rausgeworfen, um zu gucken, ob der wieder reinkommt. Der ist irgendwie out of order. Echt schade. Out of RIP. Geschlafen. So. Ja. Er wurde von seinem Pile of Shame erschlagen. Genau. Wahrscheinlich. Ja, oder halt einfach.